dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was für ein Vogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Da muss ich lachen. Ich gebe jetzt schön einen Keul. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zur 150. regulären Folge des Beanstalk. Mein Name ist Flo und ich bin wie immer nicht alleine, denn an meiner Seite sind noch Andreas und Stefan. Hallo. Hi, ihr beiden. Hi. Moin. Ja, und leider kann Niklas heute nicht da sein. Es hat wirklich terminlich bei uns jetzt gerade gar nicht geklappt, weil an einem Tag kann der eine nicht, am anderen Tag kann der andere nicht. Muss man jetzt leider ein bisschen gucken, aber im Herzen ist er natürlich immer bei uns. Ja, gerade bei dieser kleinen Jubiläumsfolge. Genau. Und da sprichst du schon was an. Wir haben uns natürlich überlegt, wir müssen natürlich was ganz Besonderes machen, deswegen machen wir eine stinknormale Folge. Die aber wahrscheinlich etwas länger sein wird. Aber ich will noch nicht zu viel versprechen. Ja, wir haben auf jeden Fall inhaltlich extrem viel auf dem Zettel. Das könnt ihr euch ja denken mit der Gamescom und so weiter, was jetzt in den letzten Wochen lief. Da ist einiges angefallen. Ja, genau. Und das ist ja auch 3 Wochen her. Ja, ist auch 3 Wochen her, dass wir eine letzte Aufnahme gemacht haben. Ja. Weil wir einfach alle faul sind. Nee, wir wollten natürlich die Gamescom vor allen Dingen mit drin haben. Komplett. Und das war letztes Wochenende ja eh schwierig, weil Stefan war ja auch unterwegs. Da kommen wir später noch zu. Genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los und verlieren nicht allzu viel Zeit. Und wollen wir da direkt mit der Gamescom starten? Nee, doch. Eigentlich schon. Mit dem Gamescom-Programm, ne? Damit starten wir am besten. Ja. Ja gut, dann ich weiß gar nicht genau, womit wir jetzt konkret anfangen wollen. Ob wir erstmal über die Gamescom allgemein sprechen wollen, oder? Ja, ich hätte jetzt erstmal so allgemein über das RBTV-Programm gesprochen. Inhaltlich, ja, genau, also so meinte ich es jetzt. Ja, weil genau, inhaltlich von der Gamescom war jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch gar nichts so Großes dabei, was ich so mitbekommen habe. Wobei ich jetzt auch ehrlich gesagt eigentlich nur Sachen verfolgt habe, die auch bei RBTV irgendwie im Programm waren. Ansonsten habe ich da jetzt vom Gamescom-Programm gar nichts mitbekommen. Also vom eigentlichen Messeprogramm. So. Ja, nee, geht mir aus. Also ich habe die Opening Night Live gesehen, aber das war's dann. Ja, stimmt, die hatte ich auch gesehen, aber auch da war ja jetzt nichts, keine World Premieres. Ja, gut, das stimmt. Wobei irgendwie gefühlt ist ja immer alles World Premiere bei Jeff Keighley. Mhm. Geoff Keighley ist. Also, egal. Also, das haben sie ja auch unter anderem geguckt. Da passt ja auch wieder zu RBTV, haben sie ja, glaube ich, auch irgendwie begleitet. Genau, dann haben einige Leute im RBTV, also schon auf dem Stand gesessen und geschaut, was in der anderen Halle da vorgestellt wird. Ja. Ja. Ansonsten, das Programm war eigentlich jetzt so über die Woche. Machst die Gamescom länger als sie ist. Ja, genau. Es war eigentlich jeden Tag mehr oder weniger gleich strukturiert. Das heißt, es ging um 12 Uhr los mit einem Good Morning Gamescom. Danach kam dann irgendein RBTV internes Ding. Also da kam zum Beispiel am Mittwoch ein Messerundgang, am Donnerstag auch ein Rundgang in die Arena Area. Mhm. Ja. Und am Freitag kam da Löffelmesser Gebel, am Samstag Almost Daily. Also das Almost Döli in dem Fall. Ja. Ja. Habe ich übrigens gesehen, wegen Indie-Booth, ne? Das ist ja auch, glaube ich, Coreborn. Ja, genau. Das war ja auch vor Ort. Aber da sind sie ja auch nur kurz vorbeigelaufen. Ich würde jetzt auf die einzelnen Items gleich nochmal ein bisschen näher eingehen wollen, aber ich wollte es nur mal so allgemein. Ja. Danach kam dann meistens schon Gaming-Content von den Bohnen. Also da gab es einmal Street Fighter 6 oder Skull and Bones, sehe ich hier gerade. Da hatte ich kurz reingesehen. Ja. Am Samstag lief da Pfiffige Ziffern und sonntags die Skill Arena. Und das lief dann jeweils 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Und danach kam dann nochmal Gaming. Beziehungsweise am Samstag, wo sind denn alle? Kam dann um 16 Uhr. Ansonsten kam Mittwochs Hands-On. Und am Donnerstag ein Hands-On und abends gab es dann um 17.45 Uhr bis 18 Uhr, je nachdem, die Recap-Show, die dann immer so 1,5 Stunden ging, wo dann die Bohnen irgendwie zu viert oder zu fünft meistens da gesessen haben und dann nochmal erzählt haben, was sie denn eben ja bei welchen Publishern gesehen haben oder was sie anspielen konnten und so weiter. Das war so der grobe Ablauf jeden Tag. Und zwischendrin immer wieder, was mir auch sehr gut gefallen hat, das habe ich aber, glaube ich, schon jedes Mal gesagt bei der Gamescom, dieses, sie haben ja noch dieses kleine Extra-Studio, also dieses von Chocomel gesponserte Studio, wo dann immer so 10, 15 Minuten Überbrückung kam zwischen den einzelnen Items. Das ist immer was ich sehr gerne mag. Da haben sie dann auch immer zu zweit oder zu dritt drin gesessen und dann eben halt ein bisschen drauf losgequatscht, auch was sie schon gemacht haben, was noch vorhaben, was im RBTV-Programm noch kommt oder was vorher kam und so weiter. Mit wechselnden Hosts und wechselnden Gästen. Hat mir immer gut gefallen. Da war, glaube ich, Wolfgang dann auch mal zu Gast. Ja, ich glaube, am letzten oder vorletzten Tag. Ja, genau. Ich glaube, es war am letzten Tag. Ja. Es war vor der Skill Arena, glaube ich. Aber ja. Ja. Ja, also ich glaube, von uns drei habe ich da am meisten gesehen, weil ich hatte die Woche Urlaub und habe das dann mehr oder weniger, wenn ich denn sonst nichts vorhatte oder irgendwie, ja, was auch immer, was man halt so erledigen muss in seinem Urlaub, trotzdem das RBTV-Programm so im Hintergrund zumindest laufen lassen. Und insgesamt muss ich sagen, es war eine sehr schöne Gamescom und ich fand so diesen strukturierten Tagesablauf auch gut. Also da wusste man dann auch wirklich jeden Tag ungefähr, okay, jetzt kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Es war immer abwechslungsreich, aber trotzdem so, ja, wie gesagt, so vom allgemeinen Ablauf her immer gleich. Das fand ich gut. Ja, für mich war es dieses Mal ein bisschen ungewohnter, weil ich halt irgendwie, also normalerweise habe ich auch Urlaub in der Gamescom-Woche. Aber ich habe dieses Jahr eine Urlaubssperre gehabt, deswegen, oder habe es immer noch, aber also jetzt vor allen Dingen in dieser Woche halt. Und Und dadurch konnte ich halt keinen Urlaub nehmen. Und dadurch habe ich tatsächlich auch viel, viel weniger von dem Programm gesehen. Ich habe eigentlich nur ganz vereinzelt mal irgendwo reingeguckt oder mal was gesehen. Genau, deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen eigentlich. Ja. Ja, Andreas, was hast du gesehen? Oder wie viel? Ja, ich habe eigentlich, wo sind denn alle? Und auch die Opening-Show habe ich mir angeschaut. Und was hatten wir noch besprochen? Ja, so ein bisschen halt auch so ein bisschen reingeschaut. Also die großen, diese ganzen Events, gerade zur Mittagszeit, also auch diese Morning Show, konnte ich leider nicht verfolgen, weil ich arbeiten war. Hab bisher auch noch nicht geschafft, das alles nachzuholen. Ja, ich glaube jetzt so diese Morning Show um 12 Uhr ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was man unbedingt nachholen muss, außer die letzte vom Sonntag. Genau, das war die von Sonntag. Da waren nämlich Lars und Florentin da. Und ach, gut, ja. Da gab es noch ein sehr, sehr schönes und emotionales Abschiedsvideo für Lars, weil das war jetzt, wir haben ja schon angekündigt, dass er die Firma verlassen wird und das war dann praktisch seine letzte Show, die er jetzt so macht. Also er kommt ja wieder für verflixte Klicks und pfiffige Ziffern und wird auch sonst hier und da zu Gast sein oder vielleicht auch das eine oder andere moderieren, aber jetzt so die letzte reguläre Sendung, die er bei RBTV gemacht hat. Ja. Also da würde ich jedem empfehlen, zumindest das Abschiedsvideo nachzuholen. Und ja, danach, also wie gesagt, war wirklich ein sehr schönes Video und danach haben sie dann auch in die Regie geschalten, die hinter der Bühne war und ja, da sind dann Lars und Florentin halt auch hingegangen, als ihre Sendung zu Ende war und man konnte sehen, dass es, Lars dann von denen gedrückt wurde und ja, es sind wohl auch einige Tränen geflossen. Ja. Habe ich im Nachhinein auch bei Eddie auf dem Stream, er hat auch so einen kleinen Recap zur Gamescom gemacht bei sich und er hat auch gesagt, das war das erste Mal, dass er Florentin hat weinen sehen. Also ich glaube, das, ja, okay, das ist krass, sagt auch schon einiges, ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil ich meine, die beiden sind ja nur wirklich, die gehören ja irgendwie zusammen sozusagen, die sind ja zusammen zu RBTV gekommen und so. Ja, ansonsten Löffelmesser Gebel würde ich noch gern hervorheben. Auf jeden Fall. War auch wieder sehr schön. Das hast du gesehen, Flo? Das habe ich gesehen, ja. Das ist eines der Sachen, die ich gesehen habe. Ja. Fand ich halt, Also, ne, ich meine, gut, Löffelmesser Gable hat immer irgendwie so seine Qualität, aber hier hat es natürlich nochmal was Besonderes, weil, genau, weil es halt einfach nicht in dem Studio ist, sondern, ja, Colin ist ja auch ein bisschen durch die Gegend gelaufen dann und so und hat dann mal bei den Ständen auch nachgefragt bei bestimmten Dingen und so. Das war schon ganz witzig. Und ein bisschen unangenehm, als er die eine, diese eine junge Frau da angesprochen hat wegen den Pommes. Ja. Und als er dann seine Currywurst andrehen wollte, da war mir von vornherein klar, dass das Mädel kein Fleisch ist. Das ja, hat genau. er aber irgendwie nicht gecheckt, glaube ich. Das hat er nicht gerafft, ja. Ja, und da möchte ich auch nochmal die Requisite hervorheben, die völlig unnötigerweise ihm so einen tragbaren Tisch gebaut haben, den er sich umhängen konnte. Ja, stimmt, ja. Der hat ja nur zur Behinderung beigetragen. Im Grunde, ja, stimmt schon. Ja, und Almost Dooley habe ich noch geschaut. Mhm. Aber der Döler ist auch echt eine Nummer. Ich finde es immer wieder interessant, wenn man ihn so sieht. Und wenn man eigentlich weiß, dass die auch alle irgendwie eine gemeinsame Geschichte haben, also damals dieses Xbox-Ding, dass er da trotzdem erfolgreich in seinem Job zu sein scheint. Also, dass er ja, da echt gut in der Branche weiterhin immer noch arbeitet und wirklich da immer wieder was präsentieren kann. Ich glaube, das ist natürlich schon eine große Nummer so gesehen gewesen, glaube ich. Aber also beziehungsweise das wird schon ordentlich Ärger gegeben haben. Aber ich glaube, das ist halt wie überall, ne? Du kannst halt auch mal, also nicht jeder Fehler sorgt gleich dafür, dass du halt rausfliegst sozusagen. Stimmt, nur ich meine, wenn du ihn dann siehst, wie er damals da aussah und wie er heute, da keine Ahnung, was da passiert ist. Okay. In der Zeit, aber es ist schon interessant, wie sich Menschen entwickeln. Aber diesmal muss man sagen, also wir hatten es eben im Vorgespräch auch schon kurz, Fabian Döhler ist ja ein ziemlich polarisierender Typ, sage ich mal. Es gibt, glaube ich, auch sehr viele Leute, die mit ihm gar nichts anfangen können. Geht mir jetzt persönlich nicht so, aber ich verstehe das voll und ganz. Aber diesmal war das ein sehr harmloses Almost Dooley. Also da gab es jetzt irgendwie keine großen Spitzen untereinander oder so oder gegen irgendjemand anderen oder was auch immer. Was er ja schon gerne mal kommt da. Er hat ja auch schon das ein oder andere Mal irgendwelche Circle Jerk-Kommentare rausgehauen oder sowas. Aber da kam diesmal also zumindest nichts, was ich jetzt offensichtlich mitbekommen hätte. Ja, das stimmt. Also ich habe es nicht gesehen, aber genau, also es ist schön, dass er das mal gemacht hat. Ja. Das meinte ich. Ja, vor allem kam noch hier dieser Nostradamus auch noch vorbei während der Aufnahme. Der kommt ja immer. Senderon. Nee. Und Da gibt es irgendeinen Fan, der da immer bei Almost Dooley auf die Bühne stürmt. Der war halt auch wieder da. Stimmt, ja. Und der hatte doch Simon da was gedrucktes, auch 3D-gedrucktes in die Hand gedrückt. Stimmt. Diese Schatulle. Und wie sie alle kurz gezuckt haben, als er in sein Jackett so reingreift und da am Wühlen ist. Ede meinte noch so, ey, hör mal bitte auf, da dauernd deine Jacke zu fassen. Ich kriege Angst. Ja. Da war ja auch noch irgendeine Aktion, wo dann gleichzeitig Zuschauer irgendein Plakat hochgehalten haben oder also so ein Spruchband. Das war mit Dr. Dramus gemeinsam. Ja, genau. Das hing ja irgendwie zusammen, aber die Aktion habe ich nicht ganz so verstanden. Da stand irgendwie nur drauf, Edis, tut mir leid. Also das war quasi so diese Ankündigung und dann kam er rauf und hat sich doch nochmal auf die Knie gesetzt und hat sich nochmal entschuldigt. Da gab es wohl irgendwie eine Vorgeschichte. Ja, aber was denn da, warum? Wie gesagt, das habe ich zumindest nicht verstanden. Ich habe das, glaube ich, so, dass Ede wohl sauer auf ihn war, weil er wohl immer, er hat ihn quasi rausgeschickt und meinte so, du kommst nicht wieder rauf und so. Und deswegen hat er sich entschuldigt und kam er dann rauf und hat sich dann auf die Bühne, hat sich dann auf die Knie und es tut mir leid und ich werde nicht wieder stören und so. Da hat er quasi gestört. Ah ja. Also so habe ich das jetzt interpretiert. Also so eine, bisschen mittelwitzige Meta-Aktion, sage ich mal. Ja. Naja, gut. Ja, was haben wir denn noch? Wo sind denn alle? War natürlich auch wieder. Auch sehr gut diesmal. Ja. Diesmal war Florentin ja der Sucher. Du hast du das gesehen oder auch nicht? Ich habe den Anfang gesehen. Genau, ich habe zumindest noch gesehen, dass zum Beispiel, dass er direkt am Anfang halt ein bisschen geguckt hat, okay, wo hat er sich das letzte Mal versteckt? Mhm. Das wissen wir ja alle. Ja. Und dass ihm sowas halt nicht passiert wie Eddie. Ja. Das letzte Mal war ja richtig krass, aber diesmal war es halt auch, also, also bei den Verstecken, die Leute, also Lars, Eddie und Valentin haben sich versteckt und meiner Meinung nach ist es ohne Hilfe absolut unmöglich gewesen, irgendeinen von denen zu finden. Mhm. Okay. Diesmal. Ja. Wobei Lars fast relativ am Anfang, hat man Lars auch in der Kamera gesehen. Also ja. Hätte er da An Eddie ist er ja auch vorbeigelaufen. Aber trotzdem, das waren auch so krasse, also jetzt, es waren ja beides eigentlich nicht mehr Verstecke. Gerade Lars, also ich glaube, wir können ja spoilen. Lars war ja auf irgendeiner riesigen Bühne und hat da den DJ gemimt, ohne dass irgendeine Musik gelaufen ist. Aber das ist halt so offensichtlich und es war halt auch, keine Ahnung, 5 Meter oder 8 Meter über dem eigentlichen Boden. Also da, wenn das schaust du halt mal kurz hoch, siehst da, okay, da steht irgendjemand, aber ich glaube, dass Lars dann oder dass dann einer von deinen Leuten, die du suchst, sich da oben hingestellt hat, damit rechnest du gar nicht. Deswegen übersiehst du das dann schon. Würde ich jetzt vermuten. Und Eddie hat ja den alten Security-Gag jetzt quasi durchgespielt, indem er sich selbst als Security verkleidet hat. Und da bin ich auch der Meinung, also so wie er da rumgestanden hat, wie eben so ein random Security-Guide mit Warnweste und so weiter, da achtest du ja auch nicht drauf. Also die Leute, die willst du dann ja auch nicht, wenn du dann das eigene Kamerateam im Schlepptau hast oder so, die willst du ja auch nicht irgendwie filmen oder den willst du nicht auf den Sack gehen. Außer du bist Eddie. Ja. Aber da wäre, glaube ich, ohne Hilfe auch nie drauf gekommen. Ja, also das war schon echt Hitman-mäßig. Und das klingt aber so. Krass war auch Valentin, dass er auch quasi mit dem Rücken da sich einfach hingesetzt hat und hätte auch ein Mädel sein können, weil er auch die Haare so hochgesteckt hatte und so. Also ja, das war schon, und er hatte dann ja noch irgendwelche Cosplay-Ohren oder so bekommen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, wie so ein was halt viele da auf der Gamescom aufhatten, genau. so ein Papp-Haarreifen. Ja, also da auch null Chance, den zufällig zu sehen. Vor allem Florentin hat ja quasi auch, der hat ja auch die ganzen Maskottchen sich angeschaut, da die Dinosaurier, die olle Kuh von dem Farming-Simulator und so. Und auch das Publikum, also ich war auch noch überrascht, wie groß die Halle, also wie riesig das Areal war, was es auch zu durchsuchen war. Das war ja. Ja, es war, glaube ich, die ganze Halle, oder? Ja, das war ja auch vorher angegeben. Aber eigentlich auch in der Stunde keine Chance, das alles zu schaffen. Also ich glaube, der ist ja gerade mal einmal durchgegangen. Ja. Und ja, eben, es ist ja auch viel los da und hat man ja auch beim letzten Mal gesehen, als Eddie gesucht hat, mit dem Versteck von Florentin eben direkt vor der eigenen Bühne. Selbst da hast du ja keine Chance ohne irgendwelche Tipps. Ja. Ja, ich meine, gut, du hast ja gesehen in der Aufnahme, so eine Menschentraube von Rocket Beans Fans haben alles verfolgt und die haben das ja auch wahrscheinlich teilweise auf den Handys auch gesehen, wo die sich befinden, haben, glaube ich, auch ein bisschen getuschelt oder so. Also ich hatte schon so ein bisschen Gefühl, also gerade bei Eddies versteckt, dass die schon so ein bisschen in seine Richtung geguckt haben. Dann aber, die wollten Florentin noch keinen Tipp geben, hat er ja vorher gesagt, bitte gebt mir keine Tipps, ich möchte gerne das selber finden. Hatte schon das Gefühl, dass sie sich auch dran gehalten haben. Ja. Aber natürlich wird der ein oder andere immer schon geguckt haben, was macht Ede jetzt da hinten, weil die wussten ja, dass er da steht. Ich fand es aber auch gut, dass so ein bisschen geholfen wurde, weil es wäre auch lame gewesen, wenn nach einer Stunde gar nichts passiert wäre. Das bringt ja dann auch nichts. Und ich meine, bei Eddie hat es ja da hat ja Johanna, die ja bei ihm dabei war, also bei Florentin, so als, wie sagt man denn, als Betreuung oder was auch immer. Ja. Die hat ja dann schon gesagt, ja, schau doch mal genau den Leuten ins Gesicht und so. Also da waren dann die Tipps, schon relativ eindeutig, dass er dann eben bei den Securities nachschauen muss. Ja. Apropos Menschentraube, da wollte ich nur kurz noch einwerfen, weil es mir eingefallen ist, wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich irgendwo gehört oder gelesen, dass er irgendwie beim Löffelmesser Gäbel, dass es da ja auch relativ knapp war. Ja. Also quasi, weil so viele Leute halt hinter Colin hinterhergelaufen sind, dass es halt fast als Mob galt und dann hätten sie es, glaube ich, abbrechen müssen. Genau, das wurde auch, ich weiß gar nicht, ob das auch im Nachhinein irgendwo entweder bei Eddie im Stream oder sogar noch während der Gamescom hat es irgendjemand gesagt, also genau das, was du eben sagst, weil dieses Mal war es ja nach diesen Montana Black Vorfällen bei der letzten Gamescom, quasi verboten für Influencer und so weiter, so direkt anzukündigen, wann sie wo sind oder mit so einem Mob halt irgendwie durch die Hallen zu ziehen oder so. Und da beim Löffelmesser Gebel, da waren dann doch schon relativ viele RBTV-Leute, also Zuschauer dabei, die dann einfach hinterhergelaufen sind und so. Und war wohl grenzwertig. Aber gut, sie sind dann ja auch rausgegangen, da hat sich das Ganze dann ja wieder entspannt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, was können wir denn noch sagen? Es gab drei Skill-Arenas, wo Krogi und Walle jeweils gegen einen Zuschauer gespielt haben. Fand ich ganz lustig. Hab ich aber auch nur eine davon, glaube ich, gesehen. Ja, anderthalb. Ich schaue gerade, anderthalb davon habe ich gesehen. Aber da war so diese Zuschauereinbindung. Die hatten es ja beim letzten Mal auch. Beim letzten Mal hatten ja dann immer zwei Zuschauer gegeneinander gespielt, irgendwas. Und diesmal eben ein Zuschauer gegen einen von den beiden. Mhm. Ja. Aber jetzt so allgemein zusammenfassend muss ich sagen, war wirklich in meinen Augen eine sehr schöne Gamescom. Da haben die Boden mittlerweile wirklich auch so eine Routine drin, dass sie dieses große Event gut stemmen und gut verkaufen können. Und was mir gerade noch einfällt, was mir extrem positiv aufgefallen ist, es gab quasi keine Streampausen oder so gut wie keine. Weil sie die Pausen, wenn dann eben irgendwas umgebaut werden musste oder sie von einer Halle in die nächste schalten mussten oder was auch immer, dann haben sie eben in dieses Schokomel-Studio geschaltet und dort dann überbrückt. Weil ansonsten... Und dann mit Wolfgang M. Schmidt zum Beispiel über die Katzenohren geredet. Ja, weil ansonsten gab es ja dann doch immer mal wieder lange oder längere Pausen, wo einfach nur so ein Standscreen zu sehen ist. Und das haben sie diesmal, ich habe das einmal oder zweimal gesehen während der ganzen Woche, dass dann kein Programm lief. Ansonsten war da wirklich immer irgendwas, also wirklich gut gemacht. Ja. Dann war ja auch eine dicke Party, habe ich gehört. Genau, ich wollte gerade sagen, also das Gamescom-Programm haben wir, glaube ich, damit ganz gut abgedeckt, aber es gab ja noch was. Genau. Ja, Freitagabend, Dosenbeats. Habe ich gehört. Ja, hast du gehört. Ich glaube, du warst sogar vor Ort. Ja, genau. Hatte ich ja gesagt, dass ich mich da weiß gar nicht, bei der letzten Folge, hatte ich da schon die Karte sicher? Ja. Ach, okay. Wir hatten dich schon angekündigt. Wir hatten dich als Außenreporter stimmt, die 150. Stimmt. Folge schon angekündigt. Ja, bin dann auch ohne Gamescom-Besuch, also ich bin wirklich nur für die Party nach Köln gefahren. Was? Cool. Ja gut, bei dir ist das okay, glaube ich. Ne? Ja, wenn genau. Ich das mache, wollte gerade sagen, ich war jetzt von meiner Haustür bis Party-Location mit Umstieg im Zug und also in allem drum und dran quasi 2 Stunden oder ein bisschen mehr als 2 Stunden unterwegs. Also das ist noch vertretbar. Mega entspannt. Ja, eben. Ja, ich bin dann freitags ich glaube, gegen 16 Uhr ging mein Zug hier. Bin dann erst nach Frankfurt gefahren, dort dann in ICE und dann war ich 18 Uhr irgendwas in Köln gewesen. Mhm. Und was soll ich sagen? Die Einlass war 20 Uhr. Ich war auch relativ früh dann drin in der Location. Es war wieder der alte Wartesaal am Dom. Also der ist genau zwischen Dom da und Hauptbahnhof, ich glaube, das Gebäude hängt sogar direkt mit dem Hauptbahnhof zusammen. Ja. Also ich glaube, ich war sogar schon zweimal da. Ich meine, 2019 war ja, glaube ich, die letzte Party dort. Die war da, ja, in der Location. Und da war ich bei der Party und ich war den Tag vorher halt schon bei dieser Gamigo-Promotion-Party. Ach so, war die auch da, das kann sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das dieses Mal auch wieder so war, aber auf jeden Fall da zu dem Jahr, in dem Jahr war es so. Ja. Ja, weil wir waren ja beide auch schon 2018 bei der Dosenbeats Party, die war in einer anderen Location. Das kleiner, war anders, ein bisschen weiter weg. Also, was heißt weiter weg? Auch nicht so weit, aber eben nicht direkt am Bahnhof. Genau, ja. Und ja, wie gesagt, dann war ich, keine Ahnung, irgendwann zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr auch schon drin. Das ist mir erstmal aufgefallen, weil letztes Mal war es entweder schon voller, als wir reingekommen sind, oder wir waren später da oder beides, wie auch immer. Wie klein die Location dann doch ist, die kam mir das letzte Mal wesentlich größer vor. Warum auch immer. Weil, du bist größer geworden, bist gewachsen. Genau. Nee. Es ist ja praktisch ein großer Raum und vorne dran so ein kleine, ja, wie sagt man, ebenerdige Terrasse. Also ja, so ein Freibereich eben, wo dann sich Leute aufhalten konnten. Da waren an dem Abend, also es war ja auch noch sehr warm in der Woche gewesen, da waren an dem Abend auch sehr viele Leute dann ständig draußen. Und ja, drin eben ein großer Raum, vorne eine große Bühne aufgebaut. Es gab zwei Bars, sag ich mal, jetzt für die normalen Gäste und eine so ein bisschen abgetrennte für die Bohnen. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob die Leute, die auf der Gästeliste standen, aber keine Bohnen sind, ob die auch an die Bar konnten. Das habe ich den ganzen Abend irgendwie nicht so also ganz. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es jetzt diesmal war. Ich kann dir aber sagen, beim letzten Mal wäre es so gewesen, also da war es ja so, oder? Da, also waren wir da nicht auch beide? Beim letzten Mal gab es ja nur zwei Bars, diesmal gab es drei. Ach so. Es gab nämlich in dem Bereich, es gab ja, also gut, die Leute, die nicht da waren, für die ist jetzt ein bisschen blöd, aber links von der Bühne quasi war nochmal so eine kleine Erhöhung und das war ein mehr oder weniger abgetrennter Bereich, also so ein bisschen abgetrennter Bereich für eben nur Boden. Und da war, also ich sag mal, da war diesmal noch eine extra Bar aufgebaut, eine kleine. Ja, okay, das ist vielleicht dann nochmal was anderes, aber ich kann mich halt erinnern, dass irgendwie 2019, glaube ich, ja so war, dass da auch, glaube ich, links von der Bühne ja der Bereich war, wo die, also da konnten, glaube ich, alle erstmal hin, aber gut, aber da war eben eine Bar, die extra nur für die, ich sag mal, VIPs war. Ja. Und da gab es dann trotzdem nochmal hinten so ein, das ist vielleicht sogar diese Erhöhung, so eine Erhöhung, wo es abgetrennt war. Da konntest du aber auch, also da konnte ich mit meinem VIP-Bändchen auch rein. Mhm. Das war halt, aber da war halt keine Bar mehr, da war bloß irgendwie so ein Sitzbereich. Ja, genau, und da war diesmal oben noch eine Bar aufgebaut und die Bar unten, also diese größere Bar, wo wir dann letztes Mal viel davor gestanden haben. Ja. Die war diesmal für alle. Also da konnte ich mir, ich war ja diesmal kein VIP, also ich stand nicht auf der Gästeliste, sondern mit einem normalen Ticket und da konnte ich mir dann auch Getränke kaufen. Ja. Ja. War aber auch gut, dass es die beiden Bars unten gab, weil, das habe ich dann auch bei Eddie Stream mitbekommen, diese kleine Extra-Bar, die kam wohl auch bei den Bohnen nicht so gut an, weil sie da auch ewig anstehen mussten, obwohl die Bohnen mussten ja nichts für ihre Getränke bezahlen. Also da mussten die Leute dort oben eigentlich wirklich nur rausgeben. Aber anscheinend hat es trotzdem sehr, sehr lang gedauert. Und da sind sie dann teilweise lieber an die regulären Bars und haben sich was gekauft, statt da an der eigenen Bar, also gut, erstmal sich da hochkämpfen und so weiter. Aber naja. Das ist aber echt schwach. Mhm. Ja, also jetzt von den Veranstaltern, also von der Organisation. Aber du hattest ja auch, wir hatten ja kurz ein bisschen geschrieben wegen der Party und du hattest gesagt, es gibt hier ein bisschen eine kleine Bierknappheit. Wurde das denn noch im Laufe des Abends geregelt oder? Nee. Ich hatte ein bisschen Sorge um dich. ich konnte mir schon behelfen. Aber das ist tatsächlich so. Also es gab erstmal, es gab eine sehr, sehr große Getränkekarte mit allem Möglichen. Aber es gab normale Softdrinks, dann gab es Bier, es gab Kölsch. Kölsch war gezapftes Kölsch. Normales Bier gab es aus der Flasche und Bier mit ich weiß gar nicht, also war jetzt kein Radler, aber mit irgendeinem Fruchtgeschmack. Lemon, ich glaube, es war Beck's Lemon oder sowas. Oh Gott, ja. Ja. Und normales Beck's Bier aus der Flasche war um 22.30 Uhr ungefähr aus. Wow, ey. Das ist schon krass. Ja, also zumindest 22.30 Uhr? Ja, zweieinhalb Stunden nach Start. Ja. Also zumindest. Sind noch nicht mal alle da. Genau. Zumindest im unteren Bereich. War dann auch zu der Zeit, wo ich mit euch geschrieben hatte, hier bei uns in der internen Gruppe. Und da habe ich dann auch zufälligerweise, gerade als ich geschrieben hatte, Bier ist all, ist Arno mit ungefähr 8 Bier in den Händen an mir vorbeigelaufen. Also da gab es wohl, da gab es wohl oben noch Bier, aber auch nicht mehr lange. Also da ist dann nach und nach alles, muss dann umsteigen. Das wäre ich direkt gegangen. Also. aber das finde ich wirklich, das finde ich wirklich krass. Ich kann mich, also das, ich kann mich nicht erinnern, dass das so war. Nee, war's, das letzte Mal. War's definitiv nicht. Ja. Hat dann auch, es sind wohl auch dann Leute irgendwie in den Hauptbahnhof gegangen und sich dort dann Sixer Bier zu kaufen oder so, wenn sie normales Bier trinken wollten, weil Kölsch ist jetzt auch nicht jedermanns Geschmack und ich muss sagen, das Kölsch dort war auch sehr dünn. Und naja. Die, als sie gemerkt haben, das Bier ist alle, mussten sie das Kölsch noch ein bisschen verdünnen mit Wasser. Wahrscheinlich. Wobei Kölsch, wie gesagt, das gab es also zumindest solange ich da war. Ich war ungefähr bis 3:30 vor Ort. Ja. Da gab es Kölsch bis Nacht zum Schluss. Die Nacht Tag gemacht. Ja. Ja, du hast ja dann auch noch das große Vergnügen, dann auch noch nach Hause fahren zu müssen um die Uhrzeit. Ja, ich war diesmal erstaunlich fit, als ich heimgefahren bin. Ja. Achso, du hast gar nicht in Köln geschlafen, sondern bist direkt in den 2 Stunden nach Hause. Ich bin dann genau um 4:15 Uhr ungefähr ist mein Zug dann morgens wieder gegangen. Wie gesagt, die Party war direkt am Hauptbahnhof und ich war dann um kurz nach 7 war ich daheim und im Bett. Cool. Also ja, kann man auch eine Nacht durchgemacht, aber einmal kann man das machen, auch in meinem Alter noch. Ja, ja. Hallo. Ja. Aber hier, Krogi hatte ja gestreamt, ich weiß gar nicht, haben wir noch nicht erwähnt, der hat spontan, also ich weiß nicht, ob das angekündigt war, ich glaube nicht. Nee. Da hat er quasi eine Kamera aufgestellt. Dementsprechend konnte ich, als du eben gerade gesagt hast, links von der Bühne konnte ich sogar folgen, weil ich den Saal teilweise auch gesehen habe. Stimmt, gab's genau. Mehrere Kameraeinstellungen, DJ-Pult und Bühne. Also ich konnte das schon so ein bisschen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, von wo er gestreamt hat, aber kann gut sein, dass du dann wirklich diesen leicht abgedrehten Bereich gesehen hast, hauptsächlich. Ja, ich habe also die Bühnen war quasi so, als wenn man links von links, also vor der Bühne links steht und dann so auf die so schräg auf die Bühne schaut. Das war echt eine gute Perspektive. Okay. Und das DJ-Pult, da saß, war man quasi mit der Kamera auf dem Schreibtisch, also auf dem Pult so drauf. Ja. Konnte aber keine Leute sehen. Also keine Gäste. Genau. Also man hat nicht die Tanzfläche gesehen. So. Ja. Ja, so richtig. Also jetzt, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das nicht rechtlich sonst ein Problem wäre. Stimmt, wenn nicht angekündigt ist, dass gestreamt wird, ja, ich weiß nicht. Ja, also, aber dann jetzt mal zur Party an sich. Muss sagen, war wieder sehr gut. Am Anfang, also den Anfang habe ich irgendwie nicht mitbekommen, weil ich da noch draußen gestanden habe. Aber wenn was ich verstanden habe, da hat irgendjemand aufgelegt, den ich nicht kannte, den hatte wohl Tim. Am Abend vorher, da gibt es ja immer dieses legendäre Flunkyball-Turnier von den Boden. Ja. Und den hatte Tim da wohl irgendwie aufgegabelt. Ich keine Ahnung, ob das jemand aus der Kölner Community war oder jemand, den er doch schon vorher kannte oder wie auch immer. Also der hat dann zuerst Musik gemacht und eine ganze Zeit bis, ich weiß gar nicht, 11 Uhr oder so ungefähr. Dann kam der ganz große Auftritt von Krogi und Evil Jared. Ja. Die beiden haben die Hütte so richtig abgerissen. Also, das kann ich mir vorstellen. Auch aufgelegt, Evil Jared und Krogi dazu dann live an den Drums. Und 90er-Jahre-Musik und Rock und was auch immer. Da hat die Hütte sehr gebrodelt. Jared dann auch so in bester Bloodhound-Gang-Manier vorne Jägermeister verteilt und selbst Jägermeister durch den Trichter getrunken und was man halt so von der Bloodhound-Gang und von Evil Jared kennt. Ja. Also das war richtig heftig. Die waren, glaube ich. Aber ist auch genau die Musik, die du brauchst bei so einer Rocket Beans Party, finde ich. Auf jeden Fall. Also, ja. Und das ging so eine Stunde, anderthalb. Danach hat dann Eddie ein bisschen seinen Hip-Hop wieder aufgelegt. Wie üblich hat zum sich runterkommen, genau, oder? Wie üblich hat sich da dann auch die Tanzfläche wieder ein bisschen sehr geleert. Ja. Aber naja, gut. Nun. Ja. Ist ja bekannt. Ja, nee, ist ja auch. Ich meine, jetzt bei Hip-Hop ist erstens mal nicht jedermanns Sache und zweitens kannst du da halt nicht so abgehen. Nee, ja, da, und dann haben gerade bei so einer Veranstaltung, da nutzen es die Leute dann wirklich mehr so zum Durchschnaufen und mal irgendwo, ja, rumstehen, neue Getränke holen, mal rausgehen, eine rauchen, was auch immer. Ja. Ja, und danach kamen dann Schröck und Tim und die Hübschen. Genau. Und die haben dann so ihr übliches Ding abgezogen. Da ging es dann auch teilweise wieder sehr heftig ab, je nachdem, was dann kam. Da wurde war dann auch bunt gemischt, also aktuelle Musik und Schröck hat dann wieder so eine Techno-Runde eingelegt oder später kamen dann die ganzen Anime-Intros und so weiter, also ja. für jeden was dabei. Zwischendrin habe ich auch mal Simon auf der Bühne rumtouren sehen, ich weiß aber nicht, ob er nur gefaked hat oder ob er wirklich da auch irgendwie mit drum gerührt hat in den Turntables. Tja. Ja. Keine Ahnung, es ist nichts kaputt gegangen. er hat auch seinen Biersong wohl live gesungen. Das habe ich leider auch verpasst. Ah. Da war es wohl auch gerade draußen. Aber irgendwie ging es dann, Simon singt gerade und ja. Kein Bier da. Ja, genau. Ja, genau. Ja, vielleicht deswegen, das wird einiges erklärt. Ja. Genau, Simon hat einfach mal diesen Biersong rausgeholt und alle haben das Bier geplündert. Aber waren die Dämonen dann auch da zwischen der Party, haben die sich dann so, hat man dann da irgendwie die Chance gehabt, ein paar zu sehen oder waren die da nur überall? Ja, normal, wollte ich gerade sagen, normalerweise rennen die da überall rum. Also, ja. Ist natürlich jetzt nicht, wie es dieses Jahr ist, aber oder dieses Jahr war aber ja. Nee, war auch so, also da waren überall Boden. Ich habe mir zwischendrin auch gedacht, also wir mit unseren 1000 Followern bei YouTube oder so, da war ich, glaube ich, auf der ganzen Party so ziemlich im unteren Drittel der Followerzahlen von den Leuten, die da waren. Das war schon wirklich richtig krass, wer dann da alles zu sehen war. Also die Boden waren da. Es waren zwei Leute von, also mindestens zwei von Bonsch war da, die ich gesehen habe. Leon und wie heißt der andere? Maurice, glaube ich. Ja, und Schotti hat das auch gesagt, war auch da, ne? Schotti war da, ja. Und Hauke war da. Chino war anscheinend da, den habe ich allerdings nicht selber gesehen. Evil Jared ist dann nach seinem Auftritt ganz normal unten rumgelaufen und ich weiß gar nicht, wer noch da war. Stefan Tietze war wohl da, den habe ich allerdings auch nicht gesehen. Eine Menge Streamer und Streamerinnen, also auch, ich bin da jetzt auch nicht so tief im Game drin, da waren aber auch Leute, wo ich dann gesehen habe, okay, da wollen Leute mit denen Fotos machen und die haben auch so ein blaues Bändchen an, also es gab drei verschiedene Bändchenfarben, daran konntest du zumindest ein bisschen erkennen, wer da jetzt, also rot waren die, ich sag mal, normalen Gäste, blau waren die Gäste, die auf der Gästeliste standen, also es waren zum Beispiel auch die RPTV-Foren und Chatmods und so, die da waren, die haben so eine Gästeeinladung bekommen und die Bohnen selbst hatten gelbe Bändchen und dann hast du halt auch schon gesehen, okay, wenn irgendjemand ein blaues Bändchen hat und Leute wollen ein Foto mit ihm machen, ist wohl bekannter, wie auch immer. Ja. Und ja, also die Leute waren da ganz normal überall mit rumgelaufen, also da war Eddie hat draußen gestanden und Bier getrunken und Nils war irgendwann da und ist auch im Publikum rumgelaufen. Simon immer mal wieder. Simon hat viel zum Beispiel mit Michael Neudert, der war auch da, gequatscht. Und die zwei sind irgendwie die ganze Zeit rumgelaufen. Die ganze Game 2 Crew war hart am Feiern. Ja. Und ja, war auf jeden Fall richtig cool. Also genau, wollte ich gerade sagen, wenn man sich mal anguckt, also ich habe es jetzt ja auch zweimal mitgemacht, also gerade zumindest das, wo es auch schon mal in dieser Location war, da war das ja auch so, da sind die überall rumgelaufen, da hast du Leute normal so getroffen, wir haben, also ich weiß nicht, ob du da dabei warst, ich kann mich gerade nicht, ist alles so lange her, aber halt, obwohl ich glaube, da musst du dabei gewesen sein, wir haben ja irgendwann in einer Runde gestanden mit unter anderem Max Bierhals und noch irgendwelchen anderen Leuten, die eigentlich bekannt sind. Das musst du doch gefragt, wer er ist. Ja, ich habe ihn gefragt. Ich habe ja zu ihm gesagt damals irgendwoher kenne ich dich, aber ich komme gerade nicht drauf. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, wir haben mal miteinander geschlafen. und dann habe ich gemeint, ja, stimmt. Ja. Nee, und dann irgendwann, also ich bin dann irgendwann drauf gekommen, aber ja, war keine Ahnung. Ja. Aber so deswegen, also die Leute sind einfach da. Wir haben auch, ich weiß nicht, ob da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob das, ich glaube, das war noch am Vorabend bei der Gamigo-Party. Da haben wir irgendwann in der Runde gestanden mit Schröck zum Beispiel und haben mit Schröck ein bisschen gequatscht und so. Und das, also, ja, keine Ahnung. Es ist einfach normal. Also, es ist nicht so, dass die sich wirklich unter normale Leute jetzt viel mischen würden, so. Aber du kannst die theoretisch ansprechen und das ist, die sind halt einfach da als normale Gäste sozusagen. Ja, wobei, wer sich viel, gerade zum Ende, also was heißt zum Ende hin, also kurz bevor ich gegangen bin, sehr unter die normalen Leute gemischt hat, wo ich zufällig mitbekommen habe, war Arno. Ja, das kann sein, ja. Der ist wirklich dann rumgelaufen und hat dann so gefühlt jeden zweiten angequatscht und gefragt, hey, wie gefällt's dir hier und was auch immer. Also, ja. Richtig cool. Gut, ja, es waren auch Ist natürlich witzig, ja. Ja, ja, also ich sag's jedem, der da irgendwie Bock drauf hat, macht es, geht dahin oder versucht Karten zu bekommen. Ihr könnt dann auch mit den Leuten Fotos machen, jetzt nicht die ganze Zeit, also das habe ich auch mitbekommen, dass zum Beispiel Eddie irgendwann mal gesagt hat, hey, sorry, jetzt erstmal nicht, weil sonst stehe ich hier die nächsten 2 Stunden noch und mache Fotos. Ja. Aber ansonsten alles sehr entspannt. Du kannst mit den Leuten quatschen und mal ein Bierchen trinken oder was auch immer, also ja. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, dass ich beim letzten Mal, bei der letzten Party halt auch, ich habe, glaube ich, Ilias kurz abgefangen, wollte ihn halt fragen, hier, wie sieht's aus, ob der mal irgendwie bei uns zu Gast sein will oder so. Und nachdem wir kurz gesprochen hatten, also ich dann auch gefragt hatte, hier, was so seine Highlights waren und so, also von der Gamescom, hat er mir dann zum Beispiel auch so gemeint, ey du, sorry, aber hier, ich würde gern darüber kurz zu einer Freundin von mir und so, weil eigentlich, ich habe ihn ja auch mitten im Gang quasi abgefangen und er hat eigentlich 2 Getränke in der Hand. Also das war dann quasi, ist dann auch verständlich und nachvollziehbar. Alles klar, gut, der ist jetzt nicht meinetwegen hier sozusagen. Ja, genau. Und genau. Von daher, also die sind sehr freundlich. Man kann die ansprechen, man kann die auch fragen nach einem Foto oder so, aber man sollte halt auch dann akzeptieren, wenn sie halt sagen, ja, jetzt gerade nicht oder sowas. Ja, klar. Ich glaube, dann ist alles okay, dann brauchst du ja keine Sorgen machen. So. Ja, und es ist halt auch cool, dann irgendwie mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, also mit anderen, normalen Gästen. Und da kennt man sich vielleicht aus dem Forum oder hat den Namen schon mal gelesen oder auch nicht. Und man fragt dann, wo kommst du her und wie kommst du zu den Bohnen oder was auch immer. Ja, das finde ich auch immer spannend. Also wirklich, sehr, sehr, sehr, sehr schön, diese Dosenbeats-Party. Kann ich jederzeit nur empfehlen. Und ich würde es auch jederzeit wieder machen oder wieder versuchen, da Karten zu bekommen, wenn dann nächstes Jahr mal wieder sowas ist. Ja, wenn ich keine Urlaubssperre habe, dann probiere ich es auf jeden Fall auch wieder. Es ist halt, keine Ahnung, macht halt Bock, ist halt irgendwie eine witzige, coole Party. Und vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es jetzt auch so grundsätzlich, ich gehe halt nicht mehr so wirklich viel auf Partys, gerade, also vor allen Dingen nicht auf so große Partys. So, ja, das stimmt. Weil mir das in der Regel auch zu anstrengend ist, sozusagen. Ja. Aber halt so einmal im Jahr so ein Ding ist natürlich schon ganz geil. Mhm. Irgendwie mal so als Highlight, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Und das macht dann auch wirklich, also wenn wir dann jetzt mal zu 2, zu 3, zu 4, wer auch immer von uns da Bock hat, hingeht, ist es auch nochmal was ganz anderes, weil diesmal war ich halt wirklich ganz alleine da. Also ich bin jetzt sowieso nicht so der Typ, der gerne jeden anquatscht und so. Dann dauert es ein bisschen, bis man ins Gespräch kommt. Aber wenn man dann jemanden dabei hat, da ist es dann doch leichter. Da kommt man dann doch irgendwie leichter rein. Und man dann erstmal unter sich ist, aber dann lernt man der eine den einen kennen und der andere den nächste und so weiter. Ja. Ja, vielleicht können wir uns vornehmen, nächstes Jahr mal vielleicht ein paar Karten. Muss ich mal zumindest versuchen, Ja, versuchen auf jeden Fall. Abstimmen. Also es ist halt immer, man muss halt immer sagen, also es ist wirklich schwer, finde ich, an Karten zu kommen, weil ich habe es zum Beispiel bisher noch nie regulär geschafft. Also ich habe es auch nur zweimal versucht, fairerweise. Also ich habe es 2018 ja versucht, wo es dann nicht geklappt hat, wo dann aber zum Glück ein Kumpel von mir eine Karte abgeben wollte, weil es da irgendwie nicht geklappt hat oder weil da irgendwie nicht genügend waren und so. Und dann 2019 hatten wir ja das große Glück, dass wir 2 VIP-Tickets bekommen haben sozusagen für unsere Gruppe, unsere Beanstalk-Gruppe so, und dass wir beide dann halt gehen durften. Und das ist dann halt, Das war doch 2019, oder? Ich glaube 2018 hatten wir, oder zumindest ich, irgendwie eine Karte auch noch von irgendjemand, weil ich auch im regulären Verkauf nichts bekommen habe, von irgendeinem anderen Zuschauer bekommen, der dann doch nicht hingehen konnte. Und der gefragt hat, ob ich da nicht Bock habe, genau, seine Karte. Genau so, also 2018 haben wir beide, glaube ich, dann nachträglich dann noch Glück gehabt, noch irgendwo eine andere Karte zu kriegen. Mhm. Und 2019 haben wir dann so VIP, eine VIP-Einladung sozusagen bekommen, aber halt nur für zwei Leute. Aber da muss ich meine Geschichte nochmal reinwerfen, dass ich 2018 beim Final Table Gewinnspiel mitgemacht habe, eine Beanstalk-Karte, Beanscom-Karte für die Beans-Party gewonnen habe, aber vercheckt habe, im Spam-Ordner nachzugucken und dann ist sie verfallen. Oh nein! Das ist natürlich ärgerlich. Erzähle ich jedes Mal, wenn wir... Habe ich jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal hier jetzt auf dem Podcast erzählt, die Geschichte, und ich werde nicht müde, sie zu erzählen, weil der Schmerz, der sitzt noch tief. Wir kriegen dich schon mal irgendwann auf die Dosenbeats noch. Wobei, diesmal muss ich... Aber jetzt habe ich halt ein kleines Kind, jetzt wird es schwieriger, jetzt einfach hier dann... Ja, klar. Aber kriegen wir hin. Und nächstes Jahr. Und bei dir ist es, oder bei Flo, bei euch beiden, ist es ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Jetzt so. Nee, ich würde auch ein Hotelzimmer nehmen und dann auch gleich, dann noch zu Beans, Gamescom, dann auch noch ein Ticket. Pass auf, ich sag dir das jetzt, wenn wir das machen nächstes Jahr, wenn wir es hinkriegen, dann gucken wir auch einfach zusammen nach Hotel. Vielleicht finden wir dann auch günstiger was oder so, wenn wir mehr Leute sind. Und wie gesagt, also bei Stefan kann ich verstehen, wenn er sagt, ach komm, ich fahre nach Hause. Ja, noch dazu, wo ich jetzt, wie gesagt, sowieso alleine da war. Nee, also ich meinte jetzt auch, wenn wir es jetzt wirklich vielleicht sagen, wir suchen uns als Beanstalk was, dann kann ich auch dann verstehen, wenn du sagst, nee, ich will das Geld sparen, ich fahre lieber nach Hause. Aber ich glaube, für Andreas, für mich und für Niklas wäre es, glaube ich, angenehmer, irgendwo dann eine Übernachtungsmöglichkeit zu haben. Na gut, mal gucken. Ja, das war jetzt so mein kleiner Reisebericht von der Dosenbeats Party. Ja, voll cool, dass du uns da mitgenommen hast, quasi als coole Geschichte, cooler Einblick. Ich habe jetzt voll Bock, jetzt nächstes Mal eine Karte gleich wieder zu besorgen. Ja. Oder wir machen das einfach so, wir werden einfach vorher alle Mods und dann werden wir eingeladen. Nee, Quatsch. Ich glaube, dafür haben wir alle nicht so die Zeit. Und auch keinen Bock. Ganz ehrlich. Stimmt, das ist auch natürlich auch irgendwann ein Haufen Arbeit. Ja, also diese Mod-Arbeit wollte ich weder im Forum noch weniger im Chat machen bei dem Bohnen. Ja, das ist tatsächlich, also gebe ich dir recht, würde ich auch nicht machen wollen. Und deswegen, das finde ich ja auch, ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass sie dann, also ich kriege das ja auch ein bisschen mit, weil ich ja auch, ich bin ja auch befreundet mit Schlotti aus dem Forum. Und die ist ja auch Moderatorin. Die war, glaube ich, auch da, oder? Weiß ich gerade gar nicht, aber kann sein. Ich meine, da habe ich Bilder gesehen im Nachhinein im Forum auch von ihr. Es könnte sein. Da muss ich sie mal fragen. Aber sie kenne ich jetzt nicht persönlich, ja. Genau, aber auf jeden Fall, ich finde das eigentlich ganz cool, dass die halt irgendwie dann immer mal so Treffen haben. Also ich glaube, da gibt es ja auch dieses Modgrillen jedes Jahr und so. Mhm. Also ist schon ganz cool und irgendwie ein ganz schönes Dankeschön so für die Leute, die halt diese Arbeit machen. Ob man jetzt mit der Moderation immer 100% einverstanden ist, hat damit irgendwie in meinen Augen nichts zu tun. Es geht ja erstmal nur darum, die machen halt das in ihrer Freizeit, die machen da freiwillig zusätzliche Arbeit und dann finde ich es ganz cool, dass die dafür auch was kriegen. Ja. Aber haben wir nicht sogar in der 150. Folge noch einen zweiten Reisebericht, Flo? Haben wir auch noch, ja. Ich würde es aber vielleicht noch ein bisschen später, später verschieben. Was ich noch ganz, ganz kurz, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, abschließend sagen wollte, habe ich auch im Forum gelesen von Schröck. Also sie haben tatsächlich dann auch noch bis 5 Uhr morgens durchgezogen, die Party. Ja, das ist krass. Muss man auch, also es war jetzt, wie ich gegangen bin, wie gesagt, es war so 3:30, als ich die Location da verlassen habe ungefähr. Ja. Da hat sich schon deutlich geleert, aber der Hardcore-Anteil hat dann wirklich noch bis um 5 durchgezogen. Ja. Und wie Schröck geschrieben hat, wurde ihnen dann auch mehr oder weniger der Strom abgedreht vorne. Oh Mann, ey. Ja, aber kannst du dich noch erinnern, wo wir, also in dem Jahr davor, also 2018, wo wir das erste Mal da waren, da ging das da auch so ewig. Also da war auch noch nicht ganz Schluss, aber ich bin der Meinung, ich bin da auch erst ich weiß gar nicht, wann du gegangen bist, aber ich bin auf jeden Fall erst so 4:30 oder um 5 los. 2018 bin ich gegangen, als wir von der Security alle rausgeschmissen wurden. Du bist ja noch länger da gewesen. Ja genau, ja. 18 gab es ja noch eine leichte Eskalation am Ende. Ach so, wie, das Eskalation? Ja, da war die Security unentspannt und die Leute wollten dann auch keinen Schluss machen und die haben dann wirklich alle rausgeworfen. Und ich will jetzt gar nicht on-air ins Detail gehen. Okay, wow. Kann ich dir vielleicht, daran, dass das Kollegen waren von dem Security-Typen von der Gamescom? Ich kann es dir nachher vielleicht erzählen. aber nur so viel, es waren keine Boden direkt beteiligt. Okay. Ja, weil, genau, weil 2018, das war ja dann auch das, da habe ich zum Beispiel, siehst du, das passt auch wieder zu diesem, dass man mit Leuten da auch ins Gespräch kommt. Da habe ich ewig mit Mara gequatscht und dann hat sie halt so gemeint, ja, sie haut jetzt ab und so und ob ich vielleicht auch gerade zum Bahnhof oder so und dann sind wir halt einfach zusammen noch zum Bahnhof gegangen, da noch ein bisschen gequatscht und haben halt dann uns da halt aufgeteilt und dann in unterschiedlichen Richtungen gefahren. Ja. Und das war auch echt notwendig so gesehen, weil mein Handy war aus und ich habe null, also das muss ich jetzt gerade nochmal erzählen, das ist zwar ewig her, aber ich stand dann halt an diesem Bahnhof, zum Glück halt nicht alleine. Und ich weiß nicht, also ich glaube, Stefan oder so, du wirst das vielleicht besser kennen, aber ich bin ja wirklich keine richtig krasse Großstadt gewöhnt. Mhm. Und diese Pläne, ich kann die nicht lesen. Das ist wirklich, ich finde das ganz furchtbar. Also hier in Dresden komme ich klar. Also ich wollte gerade sagen, was heißt denn da richtig krasse Großstadt? Du wohnst definitiv in einer wesentlich größeren Stadt als ich. Ja, schon, aber du bist halt nah an Frankfurt, ja, okay, zum Beispiel. Ja. Okay. Wobei Frankfurt ist jetzt auch nicht viel größer, aber es ist halt schon irgendwie noch mehr Großstadt, finde ich. Egal. Auf jeden Fall, da finde ich das halt, aber wenn man sich halt sowas, ich sag mal so Berlin, Köln oder so, das finde ich wirklich furchtbar, diese komischen Bahnpläne, da komme ich halt einfach nicht richtig gut mit klar. Und wie gesagt, mein Handy war halt aus, weil halt Akku leer und ich wusste halt nicht so richtig, okay, wo muss ich jetzt, welche Richtung muss ich eigentlich gerade fahren, um zu meinem Hotel zu kommen? Und da war ich dann ganz froh, dass Mara mir da helfen konnte und sagen konnte, pass auf hier, also du willst da und dahin, also dann musst du das und das. So, weil das war wirklich, da war ich ein bisschen aufgeschmissen sonst, oder wäre ich aufgeschmissen sonst gewesen. Ich meine, klar, man wäre schon irgendwie hingekommen, hätte vielleicht sonst ein Taxi genommen oder so, aber ja. Nee, ist schon klar, morgens, schon um, vier, morgens um vier oder fünf oder wann auch immer, hat man dann auch keinen Bock mehr, da irgendwie groß rumzusuchen oder sich noch zu verfahren am Ende. Ja, eben. Ja. Und ich hatte ja leider auch ein Hotel, was relativ weit am Stadtrand, glaube ich, war. Mhm. Weil ich halt relativ spät erst auch geguckt habe und so. Ja. Aber egal. So. Das bloß als kleine Zusatzanekdote, die nichts mit diesem Jahr zu tun hat. Ja. Ja. Würde sagen, damit sind wir mit der Gamescom durch, oder? Genau. Hat noch irgendjemand von euch was zur Gamescom? Nö, eigentlich nicht. Nee, also jetzt unabhängig von der Gamescom, kommt eigentlich die Gamevasion? Ist das jetzt dieses Jahr, davon kommt gar nichts mehr, das war's jetzt, ne? Also Gamescom ist wieder da und dann das Gamevasion jetzt auch komplett fertig. Das, also ursprünglich war mal geplant, dass sie es dann trotzdem noch machen, aber ich glaube, das richtig, ist dann nicht richtig, geworden. Richtig, so war auch mein Stand, aber davon hat man jetzt gar nichts mehr gehört. Ja doch, letztes Jahr war es ja angekündigt, aber dann ist ja irgendwie der Sponsor abgesprungen und so, das wurde ja letztes Jahr dann ganz kurzfristig abgesagt. Das wäre ja letztes Jahr dann auch erst im November oder sogar Dezember gewesen, ich weiß gar nicht mehr. Aber dieses Jahr ist also gar nichts angekündigt. Nee. Ne? Ja, aber ich würde da mal abwarten, das ist vielleicht noch nicht in trockenen Tüchern oder vielleicht kommt es auch einfach nicht, wir werden es ja sehen. Ja, ja. Aber letztes Jahr wäre es dann auf jeden Fall auch nach der Gamescom, also weit nach der Gamescom erst gewesen. Alright. Hey, hier haben wir auch wieder Bock drauf. Aber gut. Genau, aber du hast es schon ein bisschen angeteased. Ja, ich habe nachher auch nochmal einen Erfahrungsbericht, aber ich würde es trotzdem so machen wollen, so als kleiner, ne, dass wir die Spannungskurve gut haben. Okay. Das wäre jetzt erstmal wieder so ein paar Anteasern, dass dann, genau. Da kommt noch was, da kommt noch ein kleiner. Da kommt noch was, bleib dran. Ja. So, dann kommen wir jetzt erstmal noch zu ein paar Reviews, weil es gab ja nicht nur die Gamescom in den letzten Wochen. Wir haben ja jetzt eine Weile nicht zu hören. Und da sind auch ein paar andere Sachen passiert. Unter anderem gab es, und wir haben ja heute auch schon mal über Löffelmesser-Gäbel gesprochen, noch ein anderes Löffelmesser-Gäbel. Und das war sogar an dem Tag, von dem ich noch berichten werde. Nämlich am 11. Und da ging es um Bestellungen. Ja. Also war quasi, gab es bestelltes Essen und mit Gregor und Colin sozusagen. Genau. Die ganze Sendung war aber ein Placement, ne? Das war ja quasi eine Dauerwerbesendung. Ja, genau. Ja, für diesen Liefer. Volt oder wie es heißt. Ja. Okay. Und ich kann da nur sagen, also Löffelmesser-Gäbel, wie gesagt, immer eine coole Sache, aber ich muss hier eine Sache kritisch erwähnen. Ich habe das Gefühl gehabt, das vegane Gericht wurde nicht fair behandelt. und zwar nicht unbedingt, dass es vegan, also worauf ich hinaus will, ist, es wurde zu Recht bemängelt, dass es nicht so in richtig toller, also dass es einfach nicht so toll präsentiert war. Dass es die Optik also quasi nicht so toll war. Da gab es, glaube ich, 5 von 10 Punkten dafür. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Ich hätte sogar nachvollziehen können, wenn man noch weniger gegeben hätte. Aber es gab danach eine Lieferung, die wirklich unter aller Sau war, optisch. Das hat auch Colin selbst bemerkt und ich glaube auch Gregor, also haben es beide auch bemerkt, dass das nicht so doll war. Und trotzdem hat man sich dann auf eine 4 geeinigt, wo ich dachte, also da ist die Diskrepanz meiner Meinung nach nicht groß genug. Das müsste weiter auseinander liegen. Also bist du jetzt der Meinung, dass das vegane Essen hätte besser bewertet werden müssen vom Aussehen oder nicht, das andere nicht unbedingt negativer? Ich hätte gesagt, das hätte nicht 4 Punkte, das hätte wahrscheinlich 2 oder 3 kriegen müssen. Okay. Also das war im direkten Vergleich, weil das auch relativ nah nacheinander kam, war das ein bisschen, das war so ein Punkt, wo ich mich verarscht gefühlt habe sozusagen. Auch wenn das mit Sicherheit keine Absicht war. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Colin höchst wissenschaftlich daran geht. Und genau. dass wenn es dann eine Diskrepanz gab, dass es dann wahrscheinlich an deinem an deiner Einstellung lag und nicht an dem Juror Colin Gable. Genau. Bestimmt. Ja, aber also ich mit Gregor hat er ja zusammen getestet. Ich habe es leider nicht komplett gesehen, hatte nur ein bisschen reingeschaltet, weil ich habe danach den danach kam noch irgendwie was, das habe ich dann irgendwie noch angeschaut. Ich muss sagen, diese Bestellgeschichten, das ist nicht so meins. Also ich mag lieber Produkte, die wirklich auch für alle verfügbar dann in den Regalen stehen. Ja. Da konnte ich jetzt nicht so connecten, weil sie halt ja quasi Restaurants in Hamburg probiert haben. Mhm. Und das kann ja auch dann selbst, wenn du in Hamburg wohnst und am nächsten Tag bestellst, kann es wieder ein ganz anderes Ergebnis sein. Ja. Ne? Also ja. Ich glaube. Ich finde auch bei sowas, also auch wenn, das war mal eine andere Idee, sie haben ja jetzt Sachen bestellt, die sie quasi von anderen Bohnen, also wo andere Bohnen gesagt haben, okay, das ist so mein Go-To-Ding, wenn ich irgendwie Bock habe, was Schnelles zu mir zu bestellen, dann bestelle ich oft da und da und zwar das und das, aber bei sowas ist es dann halt auch immer schwierig, die Sachen untereinander zu vergleichen. Ja, weil wenn du hast dann jetzt keine Ahnung, Schnitzel und direkt danach irgendein Rahmen. Ich glaube, das hat sogar oder was auch immer, das ist dann natürlich, wie willst du das vergleichen? Ja, also da, stimmt, da wollte ich nämlich noch, also ich glaube, weil du hast vorhin, also im Vorgespräch haben wir drüber gesprochen, ich glaube, dass ich sag mal, Schnitzel, deutsche Gericht, wie auch immer, was Andreas, glaube ich, empfohlen hatte, das war tatsächlich, glaube ich, das, was glaube ich, auch am besten bewertet war am Ende des Abends. Das weiß ich gar nicht mehr, kann sein, ja. Genau. Aber es gab so ein paar Sachen, wo ich mich halt auch gefragt habe. Ne? Ich glaube, Mara hatte empfohlen, hier so ein irgendwie so ein Dönerladen oder so, wo ich mir dann auch, also das haben sie ja selber dann auch gesagt, ne? Wo ich dann denke, naja, ich weiß nicht, ob Döner, also Döner würde ich zum Beispiel nie bestellen. Das wäre für mich nichts, was ich bestelle. Da gehe ich dann halt hin und hole mir einen. So. Mhm. Aber das ist irgendwie für mich kein Bestellgericht so rum. Also das gilt in gewisser Weise eigentlich auch für das vegane Ding. Das war dann auch irgendwie, das war irgend so ein Vegan, Cita Vegan House oder so ähnlich. Ich habe das Gefühl, diese Vegan House-Dinger, die sind überall gleich. Also die heißen mal ein bisschen anders, die haben mal alle so einen extra Namen dazu. Aber hier in Dresden gibt es die Dinger zum Beispiel auch. Und die Gerichte sind extrem ähnlich, das sind immer so asiatische Sachen. Ich muss persönlich sagen, ich weiß nicht, wie das bestellt schmeckt, weil ich das noch nie bestellt habe. Aber vor Ort ist das saugeiles Zeug. Aber so ähnlich ist es wahrscheinlich mit dem Döner halt eben auch. Das bestellt ist dann vielleicht einfach nicht mehr so gut. Ja, ich bin da aber auch bei dir. Ich mag das, ich finde es irgendwie komisch. Also für mich, so dieses Volt-Lieferservice ist ja quasi, dass auch ganz normale Restaurants quasi diesen Service buchen können und dann wird das dann quasi von den Fahrern abgeholt oder von den Kurieren und Kurierinnen und dann nach Hause gebracht. Und das machen aber auch dann teilweise Restaurants mit, die eigentlich ursprünglich ja gar kein Lieferessen in dem Sinne machen. Ja. Und einige Speisen eignen sich halt auch einfach gar nicht, um die so zu transportieren. Also eine Pizza ist halt dafür prädestiniert, aber ich finde ein Schnitzel zum Beispiel mit Pommes schon schwierig. Das wird nie so lecker so ankommen, als wenn du es dann direkt vor Ort frisch angerichtet direkt essen kannst. Ne? Ja, sie hatten ja auch irgendwas, wo, war das nicht auch bei dem Schnitzel? Ich weiß gar nicht, irgendwas, wo Knödel dabei waren. Ja. Das wird ja dann allein schon durch die Lieferzeit, also von Küche bis Haustür, Kunde, wird das ja einfach schon weich und matschig. Mhm. Ja. Naja, dann ist eben noch so Sachen wie, ich sag mal, auch bei dem veganen Ding, die hatten ja dann so ein, ich kann mich erinnern, dass die da so solche Tofu-Sticks hatten, wo es dann so eine Soße dazu gab. Und das Ding ist, das fand ich zum Beispiel auch, da habe ich auch gemerkt, dass das geliefert einfach irgendwie dumm ist, weil sie haben dann halt gedacht, okay, ja, es sind diese Tofu-Sticks und jetzt haben wir zusätzlich diesen Dip und haben dann halt probiert, wie schmecken denn die Tofu-Sticks und haben festgestellt, irgendwie sind die kaum irgendwie gewürzt oder so, das ist irgendwie kein, so, wenn du das, also ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, ich kenne diese Ausgabe davon nicht sozusagen, aber wenn ich das vergleiche, wie das hier in Dresden ist, da gibt es nämlich auch genau dieses Gericht und ich wette, genau diese Soße auch, die sah nämlich sehr ähnlich aus, wenn du das dort bestellst und nicht, also wenn du es im Restaurant selbst quasi dir bestellst, dann kriegst du quasi so eine Bowl und da sind diese Sticks drin und die sind quasi komplett überlaufen von dieser Soße. Mhm. Es ist nicht so gedacht, dass du die einzeln essen sollst. Die sind absichtlich nicht doll gewürzt, weil die Soße halt total krass ist. Das ist quasi mariniert. Das kannst du aber man hätte das dann quasi zu Hause dann auf dem Teller anrichten und dann die Soße rüber machen müssen und nicht so separat essen. Ne? Ja. Theoretisch ja, denke ich zumindest. Ich weiß aber nicht, ob es da genauso ist, aber so, ne, aber das kannst du halt nicht wissen, wenn du das bestellst so, und sonst da nie isst sozusagen. Aber so, und ich verstehe auch den Ansatz, dass man sagt, ja, wir müssen ja mal gucken, ob die Basis auch was hergibt sozusagen und nicht bloß die Soße. Ja, wie du schon sagst, also es ist halt auch gerade bei so Lieferservice, dann kommt ja auch die Dauer, wenn du natürlich jetzt vielleicht, ich zum Beispiel, also als ich in Hamburg gewohnt habe, ich habe natürlich eigentlich auch nur bestellt aus die halt auch bei mir in der Straße waren oder jetzt unmittelbar, sage ich jetzt mal, in S-Bahn-Nähe. Und wenn du jetzt aber, natürlich kannst du aber auch zwei Viertel weiter was bestellen, dann dauert es halt nur länger. Und dementsprechend ist aber durch den Transport leider leidet dann meistens dann auch die Qualität. Ne? Aber ja, gut, dann ist also, es halt es kalt gute, und sowas. Ne? Ja. Ja, es war eine gute Löffelmesser-Gäbel-Folge. Mal was anderes, wie schon Stefan sagte. Aber ich persönlich mag dann lieber irgendwie eine Produktkategorie und die dann auch wirklich nach allen Kriterien testen, so wie es gemacht hat. Ist halt besser vergleichbar dann. Ja, genau. Und ich halte schon viel von seinem. Also ich muss auch sagen, also einige Sachen, die er dann halt auch dann quasi, seine Top 3, wenn ich die im Supermarkt sehe, muss ich schon dran denken. Also gibt mal vielen Sachen, wo ich dann... Seine Nummer 1 Mayonnaise, da lasse ich nichts drauf kommen. Die ist geil, wenn sie nicht gerade abgelaufen ist. Aber ja. Ja. Na gut, nee, aber Löffelmesser-Gäbel immer, also macht auch Spaß, wenn man auch hier und da vielleicht mal nicht ganz der Meinung ist. Aber genau, ist auf jeden Fall immer eine lustige Sache. Ja. Dann hatten wir am 18.8. hatten wir so eine kleine Quiz-Show, würde ich sagen. Mit dem Namen damals bei RBTV. Ich glaube, es war eine Show-Shuffle. Genau, es war quasi das Programm vor der Gamescom, wenn ich das jetzt so richtig. Ja. Also weil ja auch schon ein großer Teil schon dann irgendwie verfrachtet war oder eingepackt hat in die kleines, also als Überbrückung irgendwie war. Genau, Überbrückung Plan, ne? Und irgendwie auch so ein kleines Feiern für 5 Jahre Supporters Club. Stimmt, ja, genau. Weil der hat jetzt irgendwie fünfjährigen Geburtstag. Genau. Und ich muss mal sagen, ich weiß nicht, ob ihr es, habt ihr es gesehen beide? Ja. Ja. Weil ich muss mal sagen, ich fand die Fragen waren so fucking schwer. Also, ja. Also ich habe fast nichts gewusst sozusagen. Ja. Also ich habe am Anfang noch gedacht, ach komm, easy, die wissen wieder nichts und ich weiß alles, aber nee, überhaupt nicht. Ja. Ja, Mara war krass, die hat wirklich sehr, sehr viel gewusst. Ja, Mara war krass. Dann war ja noch dabei Florentin und war noch dabei, Andreas hat moderiert, war der dritte Gast. Oh Gott, war es nicht? Hier, Anja. Ach, genau, Anja, stimmt, Anja war dabei, ja. Und ich muss sagen, also ich glaube, Andreas und Mara hatten am Ende die gleiche Punktzahl, wenn mich nicht alles täuscht. Also die waren dann beide quasi Sieger, so gesehen. Ja. Stimmt, das war nachher... Ja, wann stechen. Obwohl Mara quasi die ganze Zeit geführt hat und nachher noch dann Andreas. Ja, Andreas dann aufgeholt hatte. Ja. Das muss man, aber ich muss halt sagen, ne, ich fand halt, weil auch wenn Mara hat viel gewusst und Andreas hat viel gewusst, aber also gemessen an der Schwierigkeit der Fragen, weil insgesamt hat niemand wirklich viel gewusst. und deswegen muss ich das muss ich mal ein bisschen kritisieren, weil ich finde, es ist eine coole Idee, aber ich fand, es war im Endeffekt irgendwie insgesamt zu schwer, sodass es sowohl für mich als Zuschauer schwer war, mich wirklich damit, also ich wusste halt selber nichts sozusagen. Und es war halt auch nicht wirklich krass spannend, weil nicht viel passiert ist, weil häufig hat es einfach niemand gewusst. Es waren aber auch Schwieriges. Es hat trotzdem Spaß gemacht, aber es hätte besser sein können. Also Sachen jetzt so, Ja, wie du schon sagst, schwierig. Oder manchmal war es halt auch so ein bisschen random quasi. Es gab ja auch diesen Ausschnitt zum Beispiel, ja, wo Eddie und Florentin dieses Tandem gefahren sind. Und ja, da hatten sie ja einen Ausschnitt gezeigt, wo sie einfach fahren und dann stoppen sie und dann wird gefragt, was passiert als nächstes? Ja. Okay, also an dieses Outdoor Moin Moin, wo sie Tandem gefahren sind, da erinnert sich wahrscheinlich jeder dran, aber dann so einen spezifischen Moment, der jetzt auch, ja okay, es war witzig, aber jetzt auch kein Highlight, was jetzt so in die Sendergeschichte eingegangen ist, wer soll sich denn an sowas erinnern? Und vor allen Dingen ist ja die Frage auch so offen. Also quasi, was passiert als nächstes? Da kannst du ja alles sagen. Da kannst du sagen, stimmt. Die fallen hin, die gucken nach links, da kommt ein Auto. Keine Ahnung, es gibt ja so viele Sachen, die da passieren können. Mhm. So, natürlich kannst du jetzt sagen, wenn du jetzt natürlich genau weißt, diese Szene, alles klar, das ist die, wo der hinten reingefahren ist und umgefallen ist, so. Dann denkst du wahrscheinlich sofort dran, ah, okay, das ist bestimmt gemeint. Aber es ist halt trotzdem sehr offen formuliert. Ja. Was ich aber eine coole Runde fand, war zum Beispiel dieses Intro-Raten. Das war cool. Wo sie Intros von alten Sendungen gemacht haben und dann musste raten, zu welcher Sendung das gehört. Und ich bin so, seitdem, ich habe es natürlich auch erkannt, aber seitdem kriege ich wieder dieses Game Plus Daily Theme nicht mehr aus dem Kopf, so, weil ich finde das so gut und es ist leider nicht, es gibt es einfach leider nicht mehr. Stimmt, das war wirklich ein gutes Intro. Ja. Aber auch eine schöne Sendung. Ich glaube jetzt eher nichts, was sie wiederholen. War jetzt auch, wie schon gesagt, es hat das Jubiläum von dem Supporters Club und letzte Sendung vor der Gamescom, wo sie noch irgendwas machen müssen, was noch möglich ist im kleinen Setting zusammengepasst. Aber so für das, was es sein will. Für das, was es sein will. Aber ich finde, sie können das ruhig nochmal machen. Aber vielleicht mal ein bisschen mehr gucken, ein bisschen mehr auf das Fragenbalancing achten sozusagen. Wobei, das hatten sie, glaube ich, auch in der Sendung schon angesprochen, dass die Leute, die die Fragen rausgesucht haben, alle kürzer bei RBTV sind wie die vier Kandidaten. macht die Sache natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Ja, das stimmt. Naja. Das stimmt. Na gut, dann wollte ich noch zu einem anderen Thema was sagen, nämlich, wir haben ein bisschen geschummelt. Wir haben gesagt, es gibt nichts mehr zu Gamescom, aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja noch was zu Gamescom. Und zwar gab es eine neue Game 2-Folge, die ist die Sommerpause nämlich. Achso, ne? Ich dachte gerade, wo willst du denn jetzt hin? Ja. Jetzt weißt du es. Ja. Genau, also das Ende der Sommerpause ist endlich gekommen. Kann man als Game 2-Fan bestimmt so sehen. Ich fand das eine sehr charmante Folge. Also, weil sie da auch, sie haben sich da wieder was überlegt sozusagen, wie sie es diesmal umsetzen, also wie sie. Ja, es gibt eine kleine Besonderheit sozusagen und die finde ich eigentlich ganz, ganz schick gemacht. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Achso, okay. Ja, es ist alles so ein bisschen in so Retro-Gaming-Optik sozusagen. Ist es denn diesmal wieder in zwei Folgen aufgeteilt? Das waren sie ja schon öfter bei der Gamescom gemacht. Es ist wieder in zwei Folgen aufgeteilt, ja. Genau. Also es ist ja irgendwie immer so bei der Game 2 Gamescom-Folge. Ja. Genau. Und ja, und es ist ja auch immer so wieder der Start, wie du vorhin auch im Vorgespräch schon angemerkt hast. Genau, also Game 2 startet eigentlich immer mit der Gamescom aus der Sommerpause. Und ja, ich freue mich natürlich jetzt drauf, wieder mehr Game 2 ist immer mehr gut sozusagen. Und ja, ansonsten glaube ich, kann man jetzt nicht viel, ist halt Game 2. Ich wollte es aber erwähnt haben. Ja, sehr schön, Game 2 lohnt sich auch immer, meiner Meinung nach. Und zu Game 2 gibt es nämlich noch einen anderen Punkt und den finde ich noch wichtiger. Es gibt jetzt nämlich das Making-of für Folge 300. Ich habe es mir angesehen und ich finde es sehr gut. Es gibt einem nochmal mehr Hintergrund. Also man hat jetzt vieles schon gehört von verschiedenen Leuten, die darauf reacted haben, die darüber gesprochen haben. Da haben wir schon viel jetzt gehört. Wir wissen schon viel über Game 2 300. Aber hier einfach nochmal, also man kriegt nochmal die Infos geballt, auch nochmal vielleicht ein paar zusätzliche Infos, die man nicht hatte. Man kriegt die komplette Leidensgeschichte mit quasi von Marc Lehmann, der zwischenzeitlich wirklich komplett verzweifelt war und gedacht hat, das wird nie im Leben was und ich bin schuld und alles wird scheiße. Also wo du wirklich denkst, oh Mann, ey komm, ich will dich in den Arm nehmen, Junge. Was ist los mit dir? Nee, aber also verständlich, weil klar, wenn dann irgendwie, das ist glaube ich Miri, ist kurzfristig krank geworden, und war nicht bei der Probe dabei. Und dann ist natürlich alles, weil es hängt ja alles an wenigen Tagen im Endeffekt. Mhm. Also ich kann den Nervenkitzel nachvollziehen und am Ende ist aber ja wirklich sowas Geniales dabei rausgekommen. Irgendwie ein schönes Ende und man und auch so ein bisschen nochmal ein bisschen ein Abschied quasi von Mark bei Game 2. Weil das kommt auch nochmal vor, dass er dann quasi am Ende nochmal ein paar Worte an die Leute richtet und man merkt, er ist den Tränen sehr nah. Wie lang war denn jetzt bei Game 2? Ist er jetzt schon mal hin und her gewechselt? Ich weiß es aber gar nicht. Ich glaube, so lange war es jetzt gar nicht. Seit ich hätte jetzt auch gedacht, vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre, aber jetzt mit der ganzen Corona-Vorgeschichte und so, da fehlt mir sowieso jegliches Zeitgefühl. Ja, genau, geht mir auch so. Ja, naja, gut. Also das auf jeden Fall nochmal eine ganz klare Empfehlung von mir. Guckt euch das mal an, das Making-of, das ist wirklich ganz schön. Ja, habe ich auch noch ganz oben auf meiner Watchlist, aber da ist so viel. Naja. Die Pile of Shame. Ja. Ja. Hast du es gesehen, Andreas? Das Making-of habe ich noch nicht gesehen, nee. Aber ich schaue mir jetzt auch erstmal Lars sein letztes Video an. Oh ja. Was Stefan vorhin meinte, und dann kann ich mir das Making-of angucken. Ja, das Lars-Video geht auch nur, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten. Okay. Na, dann schaffe ich das gleich nach der Aufnahme. Genau. Ja. So, jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob wir schon mal weitermachen wollen mit den Previews oder ob wir jetzt erstmal nochmal einen Erfahrungsbericht einschieben. Ich würde sagen, mach doch erstmal deinen Erfahrungsbericht. Dann kannst ja, das klingt erzählen, echt gut. Was du erlebt hast. Haben wir es schön gedrittelt sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt lange dauert. Aber kann schon sein. Also genau, auf jeden Fall, genau. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es war tatsächlich der Tag, an dem auch das mit Löffelmesser Gäbel Bestellungen lief. Ich habe auch in diesem Studio gesessen. ich war nämlich in Hamburg und da habe ich die Gelegenheit genutzt, um direkt mal eine Führung zu machen bei den Bohnen. Ich war bisher ja noch nie da. Und ja, dachte mir, warum nicht? Kann man sich ja mal angucken. Und die liebe Janet hat das mit uns gemacht. Die hat die Führung gemacht sozusagen. Das ist, dieses Community Management. Hat man bestimmt, wenn man im Forum aktiv ist, wird man sie bestimmt schon mal gelesen haben. Und wenn man auf der Gamescom war, hat man sie auf jeden Fall gesehen. Ja, genau. Sie war dann nämlich gefühlt überall, auch bei der Dosenbeats Party. Ja. Und hast du denn erzählt, dass du ein Beanstalk bist? Dass du da. Ja, genau, also es kam zur Sprache auf jeden Fall, ja. Also wir hatten da echt, das war auch krass, also die Gruppe war irgendwie krass, weil es war ich da, also als sozusagen als jemand vom Beanstalk, der sozusagen zumindest eine minimal kleine Bekanntschaft innerhalb der Community hat sozusagen. Und dann hast du aber auch noch jemanden da, der irgendwie zusammenhing mit dem. Also der war auf jeden Fall, der war aus Berlin, aus Spandau und der hatte irgendwie zu tun mit dem ganzen Henno-Kram sozusagen, mit dieser Bubble, also der arbeitet anscheinend da für ihn oder so. Und ja, also das war auch irgendwie witzig. Wie viele Leute war der bei der Führung insgesamt? Im 9, glaube ich. Ah, okay, doch schon relativ groß. Ja, genau, große Gruppe und es war auch alterstechnisch ganz schön durchmixt, würde ich sagen, also das war schon ganz witzig eigentlich. Genau, und ansonsten, also ich kann schon mal sagen, die Führung selber, das war echt eine coole Sache. Also ich kann das auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man mal da ist, das mal mitzumachen. Weil, also erstens ist natürlich interessant, sich die ganzen Sachen anzugucken. Also die ganzen Räume mal anzugucken, wie das halt so vor Ort eigentlich aussieht. Vieles hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen, aber es wirkt irgendwie nochmal anders, wenn man wirklich da drin steht. Und dann ist es halt auch einfach super nett. Also die Leute sind halt super freundlich und keine Ahnung, das ist einfach irgendwie ein schönes Erlebnis. Und ja, und ansonsten, wir haben halt wirklich im Prinzip, wir sind durch die beiden Hauptgebäude sozusagen eigentlich die ganze Zeit gelaufen. Game 2 ist da natürlich nicht dabei, das ist ja nochmal ein bisschen woanders. Aber genau, und diese einzelnen, also du hast halt auch dann so Gelegenheit, also erstmal, klar, du kriegst zu jedem Raum erstmal so erzählt, was ist das hier, was machen wir hier, was ist das für ein Raum und so. Und wenn da Leute sind, dann auch so ein bisschen, okay, wer ist das, was arbeiten die hier, was ist deren Aufgabe und so. Da warst du ja wahrscheinlich im Vorteil, oder? Jein, also da sind auch, also man muss dazu sagen, wir haben gar nicht so viele Leute getroffen, das war halt Freitag, Nachmittag bis Abend, da sind dann die meisten Leute halt schon weg. Mhm. Die wenigen, die noch da waren, sind übelst im Gamescom-Stress sozusagen, bauen da irgendwelchen Kram zusammen und so. Und also genau, also oder Gamescom-Stress und gleichzeitig natürlich muss die Sendung vorbereitet sein. Das war ja wirklich das, das war ja, wie gesagt, also das Löffelmesser Gable wurde gerade vorbereitet, quasi richtig die heiße Phase quasi noch in die Bestellungen noch gemacht und so, während wir da durchgelaufen sind. Genau, da hatten wir auch, aber trotzdem haben die Leute immer mal noch kurz die paar Minuten Zeit, um zumindest zu sagen, hey, ja, wir machen das und ich bin die und die, der und der, ich mach das und das, so, ne? Genau, das war auf jeden Fall echt ganz nett. Und du hast dann auch die Gelegenheit, zum Beispiel auch, also du darfst auch immer mal wieder Fotos machen, deswegen habe ich ja, wie gesagt, ich habe ein Foto von mir, wie ich auf Gregors Stuhl quasi sitze von dem Löffelmesser Gable, wo auch ganz viele Leute da, die dabei waren, ein Foto gemacht haben an der Stelle. Meine Freundin hat ein Foto, wie sie im Game 2 Set steht. Ich habe auch eins, aber genau, das, genau. Weil das Game 2 Set, Game 2 ist zwar in einem anderen Gebäude, aber das Set, also die, wo sie quasi die Moderation filmen, das ist halt trotzdem bei den Rocket Beans in dem Gebäude mit drin. Das ist im gleichen Raum wie die Gaming Area. Ach, genau. Das war mir auch nicht bewusst. Ja, mir auch nicht. Also das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Und das hatte ich gar keinen Plan. Hm. Und ansonsten, du kriegst halt, also was halt auch witzig ist, ich glaube, Channel hat das auch erzählt, sozusagen, die Leute sind halt so, also die Zuschauer sind natürlich auch alle so krass, die sind ja alle total informiert und dann wollen die vor allen Dingen, und die gucken dann immer, okay, ja, wo hat sich der und der versteckt, wo sind denn alle und sowas. Also weil du kennst ja die Räume dann irgendwie aus einer gewissen Perspektive. Genau, und du hast halt dann auch immer mal wieder Gelegenheit, nicht nur Fotos in bestimmten Räumen natürlich zu machen, sondern auch irgendwie vielleicht mit bestimmten Requisiten. Ich habe ein Foto mit ihr Meryl Sheep, und natürlich danach sofort krank geworden, ist ja klar. Nee, aber das ist natürlich schon irgendwie was Cooles, was Besonderes. Oder auch mit dem Frankenwaller oder sowas. Und genau, in der Gaming Area haben wir zum Beispiel Steffen getroffen. Der hat da gerade sehr, sehr konzentriert seine Vorbereitung gemacht, weil er musste natürlich, die haben dann ja kurze Zeit später noch Formel 1 gespielt. denn genau, da hat er halt ein bisschen Übungsfahrten gemacht. Das war auch witzig, weil Chen hat versucht, die ganze Zeit quasi dann mit Steffen zu reden, was ja auch, und ich muss ehrlich, also ich zieh meinen Hut, weil er hat das wirklich gut gemacht, er hat quasi da konzentriert gespielt und hat trotzdem die Fragen beantwortet, zwar in einem sehr monotonen Ton, aber er hat die Fragen beantwortet und ich muss sagen, dass, also ich könnte das nicht, entweder würde ich dann beim Spielen verkacken oder ich würde nicht raffen, was ich jetzt erzählen soll. Ja, hat zum Beispiel gesagt, dass der schlimmste Ort im gesamten Gebäude sein Büro ist. Genau. Er ist, glaube ich, in diesem, also es gibt, also die haben ja ganz unten in dem Gebäude, wo die Gaming Area ist, haben die ganz unten so ein relativ großes Büro, wo im Prinzip alle sind. Also nicht alle, aber sehr viele Leute sind. Und da ist eigentlich, so wurde es uns erklärt, ist da freie Platzwahl für die Redakteure. Aber es haben trotzdem so, die Leute haben eigentlich schon trotzdem so ihre festen Plätze. Und das wird dann auch respektiert. Genau. So, was kann ich noch erzählen? Ich sagen kann, das Erzähl erst mal weiter. Was ich sagen kann, und das sagen, glaube ich, auch alle Leute, die da mal zu Besuch waren und sich das angeguckt haben, also zumindest meiner Erfahrung nach, und das kann ich auch nur noch mal bestätigen, wenn du dir das anguckst und du da drin stehst, es ist alles viel kleiner, als man vielleicht denken würde, wenn man es nur vom Bild kennt, sozusagen. Also es ist schon echt sehr clever und cool gemacht, dass es halt einfach, wenn ich mir angucke, wir haben gesehen, wo NDA gefilmt wurde oder wo das drin war. Und dann denkt man sich so, Moment, hier war ein Bällebad drin und daneben war ein Schreibtisch und daneben war dann dieser Aufzug. Und du fragst dich, wie passt das hier überhaupt rein? Das ist eigentlich, das kann doch gar nicht funktionieren. Also natürlich ist der Aufzug kein Aufzug, aber so, ne, trotzdem. Also, und da haben sie zum Beispiel auch erzählt, dass dieses Bällebad das wollten sie irgendwie an die Community irgendwie vielleicht verkaufen oder versteigern oder verschenken oder was, ich weiß nicht mehr, was sie da, auf jeden Fall irgendwie wollten sie es unter die Leute bringen. und mussten dann feststellen, das geht ja gar nicht, weil es ist ja kein wirkliches Bällebad gewesen, sondern das waren eigentlich nur zwei so kleine Wände, die sie reingezogen haben, und dann haben sie halt da Bälle reingekippt. So, also du hattest ja, wenn du die, du hattest dann, die konnten dann quasi die Bälle noch weggeben, aber halt, da gab es ja keine Fassung für sozusagen. Also auch kein Boden. So. Genau. Ja. Also von der Seite, also ich muss wirklich mal sagen, also das NDA-Ding war wirklich das Krasseste, wo ich wirklich dachte, ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, das dort reinzukriegen. Aber das war auf jeden Fall eine sehr witzige, coole Erfahrung. Ich muss sagen, der coolste Ort überhaupt, das krasseste Büro überhaupt, ist das von Bell. Weil du kommst da rein und du siehst einfach an allem, dass das Büro von Bell ist. Das ist so krass eingerichtet, das ist einfach nur heftig. Also da muss ich mal wirklich auch ein großes, also wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt mein präferierter Geschmack, aber das ist einfach nur geil. Ja, cool. Wie lang ging die Führung insgesamt? Boah, ich so bin gerade gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war ungefähr eine Stunde, glaube ich. Ah, okay. Ja, cool. Stefan, du warst noch nicht in Hamburg. Ich bin, glaube ich, der Einzige von uns, der noch nicht dort war bei dem Boden. Dann müssen wir noch, bevor wir zu Gamescom fahren, müssen wir das noch irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr oder so noch oder im Sommer mal schaffen. Müssen wir noch mal hin. Ja. Ich kann sagen, ich weiß nicht, das wird nicht klappen. Ich habe gerade gedacht, ich bin ja noch mal in Hamburg dieses Jahr wahrscheinlich. Und zwar zwischen Weihnachten und Silvester. Aber da wirst du bei dem Boden keine Führung machen. Da ist doch keiner da. Genau, ja, deswegen, das wird ja nicht funktionieren. Und zwischen Weihnachten und Silvester werde ich schon nicht nach Hamburg kommen. Also, ich glaube, ich habe auch 2018 oder 2017 mal eine Führung mitgemacht, da gab es noch das NDA-Studio. Was mir aber besonders aufgefallen ist, dass die ganzen Requisiten in meinen Augen so ein bisschen unsortiert, also wirkte so oder auch ja, so ein bisschen lieblos, so, ich war so ein bisschen irritiert. Die bauen ja die Sets teilweise, also damals war zum Beispiel das Moin Moin Studio und dann danach war es ja quasi Kino Plus und das steht ja, quasi alles außerhalb der Kamera eigentlich so rum und ich war so ein bisschen irritiert, okay, der Almost Daily Tisch stand dann da quasi so kopfüber an der Wand gelehnt, wo ich dachte, wenn da jetzt ein Kratzer reinkommt, also so, man dachte so, oder das Mikrofon stand dann einfach da in so einem Regal drin, ja, wo man echt das Gefühl hatte, ey, das kommt doch hier weg, wenn das jetzt hier runterfällt und kaputt ist, dann habt ihr keine Requisite mehr, ne? Es gibt doch nur das eine, also der Buddykopf stand da irgendwo auf der Fensterbank und so. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, wo ich dann ein bisschen irritiert war, dass die Sachen hier keinen festen Platz anscheinend haben, aber vielleicht war es auch der feste Platz, also es wirkte so ein bisschen chaotisch, ja, aber irgendwie auch total, also auch angenehm irgendwie, dass man so weiß, okay, hier, das ist wohl hier so doch so das Ding, keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich das, was ich jetzt auch schon, ohne jemals dort gewesen zu sein, sagen kann oder glaube sagen zu können, dass es einfach platzmäßig, also jetzt nicht nur die Studios, sondern allgemein eigentlich zu eng ist für das, was sie machen. Ja. Also insgesamt zu wenig Platz für die ganzen Sets und Lager und Büros und was auch immer da noch alles sein muss. Mhm. Aber sie haben es ja mittlerweile wirklich clever gemacht, ne? Also zum Beispiel das Set, wo das Löffelmesser Gable zum Beispiel drin war. Da ist ja quasi so schräg gegenüber, ist dann ja auch das, wo, da muss man sagen, da wurde ja früher auch, also das ist der Raum, in dem früher ja auch Bonjour war und so und wo Kino Plus und sowas drin war. Ist Kino Plus nicht wieder dort drin oder ist das jetzt woanders? Boah, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich wüsste jetzt nicht, also da weiß ich jetzt nur nicht, wie sie es machen würden. Egal. Vielleicht würde dann das Löffelmesser-Gable-Teil umgebaut werden, das könnte sein. Aber da hinten, wo früher, also zumindest meiner, vielleicht schätze ich das so gerade, vielleicht ist es jetzt auch Quatsch, aber ich bin der Meinung, dass da früher auch das Bonjour war und in der Ecke, wo quasi Bonjour ja früher war, da steht ja jetzt dieser feste Tisch, wo sie halt Game Talk machen, wo sie hier Bundesliga machen, wo sie, weißt du, dieser halbrunde Tisch. Ja. So. Da wüsste ich jetzt nicht, da ist es ja nicht mehr, oder? Also, da ist doch Kino Plus nicht mehr in der Ecke. Kann doch irgendwie gar nicht sein. Warte mal kurz. Ist nicht, also Kino Plus war doch in dem, wo ehemals Moin Moin gemacht wurde. Ja, genau. Neben der Küche. Ja, genau. Neben der Küche oben. Die übrigens jetzt umgebaut wurde. Wahrscheinlich gibt es deswegen jetzt auch bald wieder. Genau, das wurde auch so gesagt. Da kommen wir später nochmal kurz dazu. Ja. Ja. Das wurde in der Gamescom auch umgebaut. Wir müssen auf jeden Fall mit Stefan nochmal hin und dann nehmen wir Niklas auch mit. Und Flo, wenn du auch Zeit hast, dann ja, treffen gerne. Wir uns alle mal in Hamburg, gehen dann irgendwie abends schön essen und dann machen wir vorher, Nachmittag gehen wir da hin. Ja. Wir zeichnen einen Lageplan von vor Ort, damit wir wissen, was wo aufgenommen wird. Genau. Ja. Aber wir dürfen das vorher nicht ansagen, ansonsten haben wir so einen Mob mit uns, den wir dann genau. da bekommen. Ja, genau. Wie toll ja. So Gamescom. Sieht ihr aus. Ja. Wie der Mob, der mich bei der Dosenbeats-Party abgefangen hat. Ich wurde übrigens einmal erkannt, allerdings wurde ich dafür ein YouTuber gehalten. Also nur eine Verwechslung. What the fuck? Okay, krass. Wow. Ja, du bist ja YouTuber mit 1000 Followern. Nee, aber es ging um irgendeinen Brettspiel-Kanal oder so. Wurde ich gefragt, ob ich nicht der von dem Kanal bin. Musste ich dann leider verneinen. Hast du hoffentlich Ja gesagt. Musste ich bei mir natürlich Ja, aber ich hab, du hast einen trockenen Mund und es gibt kein Bier mehr hier. Ob du richtig ausnutzen. Naja. Nee, aber das auf jeden Fall, also ne, Andreas wird mir recht geben, ich kann es empfehlen, auf jeden Fall da mal eine Führung zu machen. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen wie Disneyland. Überall da laufen die Figuren rum, die man kennt. Das ist echt cool. Wow, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber. Nee, aber ich fand es auch, wie du schon sagst, es ist einfach cool. Es ist wirklich cool. Ich kriege, wie du so erzählst, ich würde auch so gern wieder mitkommen, weil wenn du schon oft auf einmal davor stehst, vor diesem Gebäude, dann klopft schon das Herz und dann kommt dann, damals kam Dennis Richtarski da raus und hat da geraucht und dann sitzen die da alle so ganz cool und dann kam damals Timo, hatte uns da alles gezeigt und wir waren unten in dem Keller, wo damals hier noch die Micha Bros gefilmt haben. Ja, dann und ich glaube auch hier von Andy Strauß, glaube ich, auch die diese Sendung. Ja, und Game 2 wurde damals dann noch produziert, da kam noch Trant vorbei und so und das war so cool, da durchzugehen und 2018, das war auch noch eine andere Zeit, da war das ja quasi gerade alles so eine coole Stimmung, da war Game 2 quasi gerade noch in den ersten 50 Folgen. Ja. Und ja, das war wirklich, man hatte echt das Gefühl so, ja, also dann auch oben dieses Riesenbüro, Lars und Elias und wie sie alle da kamen und hatten dann, ihr könnt gerne ein Foto machen. Das war irgendwie so auch so ein bisschen komisch, okay, konnte man sich, da standen die alle quasi so spalier und also Elias dann so, wollt ihr ein Foto machen und dann, ja, nein, einiges, das war irgendwie so ein bisschen komisch, also die hatten sich auch, also auch für die Bohnen, die da waren, war das auch so merkwürdig, dann auch zu sagen, also sich, die selber hat man so das Gefühl, sehen sich ja gar nicht so als Stars oder Prominente, nee, aber logisch, man selber ist natürlich ja auch da, um die mal zu treffen und auch mal kurz Hallo zu sagen. Und dann war das irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil die hatten das gar nicht so, fanden es irgendwie merkwürdig, so dachte, ja, komm, mal ein Foto machen. Und also, naja, aber ich fand es auf jeden Fall, kann es nur jedem empfehlen, wer Rocket Beans TV Zuschauer ist oder Zuschauerin und dann nach Hamburg kommt, echt mal zu versuchen, dann eine Tour zu machen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, jetzt bei uns jetzt in dem Fall, ich weiß nicht, ob das dann daran lag, dass es der Freitag war oder so, oder dass es jetzt halt so kurz vor der Gamescom war, aber auf jeden Fall, das ist keine Kritik oder so, weil ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber die, in Anführungszeichen, größte Persönlichkeit, die wir halt getroffen haben, war eigentlich Steffen. So, also, ansonsten waren das hauptsächlich Leute, die man eigentlich nicht vor der Kamera sieht. Was aber auch cool ist, was irgendwie auch interessant ist und so, und was ich auch ganz geil fand, war, gegenüber von der Game Area ist ja auch noch so ein Büro, so ein großes Büro, wo halt auch, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wie die alle heißen, aber da sind dann halt eher so, also zum Teil sitzen dann halt dort eher Leute, die halt vielleicht so Aufnahmeleitung oder sowas machen und halt mehr so organisatorischen Kram. Und da merkst du halt auch, also die beiden haben zum Beispiel auch gemeint, ja, wir sind eigentlich, in der Regel sind wir die hier morgens aufmachen und die abends zuschließen sozusagen. Wir sind immer am längsten da. Und ja, aber genau, es ist halt trotzdem, wissen nicht. Ich finde es einfach cool. Es ist einfach cool, da alles mal so ein bisschen zu sehen und mal auch zu sehen. Man hat ja eine grobe Vorstellung davon, wenn man RBTV lange gesehen hat, finde ich, hat man eine grobe Vorstellung davon, wie das Gebäude oder wie die Gebäude aufgebaut sind. Aber so 100% kann ich euch versprechen, wisst das nicht. Das glaube ich sofort. Ich glaube, ich würde mich da auch tierisch verlaufen, wenn ich als alleine da irgendwie mich zurechtfinden müsste. Weil das sieht mir immer alles sehr, sehr verwinkelt aus. Ja. Ist es auch, definitiv. Also das ist teilweise wirklich fast schon ein kleines Labyrinth. Ja, cool. Aber sehr schöner Bericht, Flo. Ja, also wie gesagt, große Empfehlung, wenn ihr mal in Hamburg seid, kümmert euch. Ist auch gar nicht schwer. Also erstens, es kostet nichts und zweitens ist es überhaupt nicht schwer und es ist auch, also kümmert euch, weiß ich nicht, von mir aus 3 Wochen vorher drum und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr da dabei wie, seid. Wie hast du denn, wie hast du das gemacht für Leute, die da jetzt Interesse haben? Wie, also ich hab, also ich wusste natürlich erstmal gar nicht, wie ich, also ich kann gleich mal, also ne, ihr könnt einen Shortcut nehmen, das ist schon mal vorher, ich will bloß sagen, wie ich es gemacht habe. Zunächst mal habe ich das Community Management angeschrieben und habe gefragt, hey, wie sieht's denn da aus? Habe schon ein bisschen die Daten so grob gesagt. Habe dann irgendwann eine Antwort bekommen, hat gar nicht so lange. Ich habe halt an einem Wochenende geschrieben, da war mir klar, dass die nicht gleich antworten. Aber am Montag habe ich eigentlich direkt die Antwort bekommen. Und da hieß es dann halt, hier, pass auf, geh mal auf diese Seite, auf unserer Webseite, da kannst du nachgucken, wie das funktioniert. So, dann bin ich halt darauf, also es gibt auf der, du kannst quasi auf der Seite, also auf der Seite rocketbeans.tv, Ich bin mir jetzt leider gerade nicht genau sicher, wo es ist, aber ich glaube, es ist relativ logisch, glaube ich. Also ihr werdet es schon finden. Zum Not fragt einfach nochmal nach, die sagen euch das dann. Genau. Aber auf jeden Fall gibt es eine Seite auf rocketbeans.tv, eine Unterseite, wo man halt dann unter anderem Informationen zu den Führungen findet. Und im Endeffekt im FAQ. Dann ist es im FAQ, okay. Ja. Im Endeffekt sollst du einfach bloß eine E-Mail schreiben an, ich glaube, community@rocketbeans.tv und dann halt anfragen und dann nennen, wann du, also spätestens eine Woche vorher bitte sozusagen, halt anfragen, wann du da sei, also ob du an einem bestimmten Datum da eine Führung mitmachen kannst. Die machen das, wenn ich das richtig im Kopf habe, immer donnerstags und freitags, also daran kann man sich schon mal grob orientieren und es ist immer 17 Uhr. Also das ist also quasi, das ist fest. Dann müsst ihr halt gucken, wann passt es mir, wann bin ich halt vielleicht gerade da oder wann will ich da mal hin und so. Und dann kriegt ihr im Endeffekt bloß, das läuft dann über so eine Event-App sozusagen, wo du dann auch bloß sagst, okay, du willst jetzt hier, weiß ich, zwei Plätze haben, zwei Tickets haben, dann kriegst du zwei Tickets, es kostet nichts, wie gesagt. Und solange du dich rechtzeitig meldest, null Problem. Solange sie es machen. Ne? Es kann natürlich sein, dass es dann irgendwie mal wieder, weil zu Corona-Zeiten ging es ja nicht. Mhm. Genau. Na aber gut. Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe es jetzt vielleicht nicht ganz super erklären können, weil es auch schon eine Weile her ist, aber es ist eigentlich super einfach. Ihr kriegt das hin. Ich glaube an euch. Sehr schön. Sehr gut, ja. Dann kommen wir jetzt mal noch zu dem Preview-Blog, den wir noch haben. So ein bisschen die Aufgabe, die Arbeit auch noch. Das Vergnügen ist jetzt vorbei. Nee, Quatsch. Zuallererst mal, das ist vielleicht sogar schon gelaufen, wenn ihr das hier hört, die erste Folge. Und zwar als Premiere kommt am 3.9. auf YouTube die erste Folge der neuen Staffel von Spiele mit Bart. Ja. Harvester wird diesmal gespielt. Mhm. Ja, endlich. Genau, endlich wieder Spiele mit Bart. Und es gibt bis jetzt 2 Folgen, da wird also dann kommenden Sonntag wahrscheinlich auch wieder eine Folge kommen. Und danach hoffen sie, dass sie diesen wöchentlichen Rhythmus beibehalten können, aber bisher noch ohne Gewehr. Ja. Da habe ich mal direkt 2 Fragen an euch. Erstens, kennt einer von euch das Spiel? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich kenne es nicht, aber ich muss mir das Cover nochmal angucken. Ja, also was ich gelesen habe, ist, das war wohl indiziert, weil es schon sehr, sehr blutig sein soll. Okay. Und, okay. Ja, ist jetzt aber irgendwie seit einem Jahr oder 2 Jahren oder so nicht mehr auf dem Index und halt ansonsten irgendwie so Point and Click halt mit FMV Elementen. Also ich hoffe natürlich, dass es herrlich bescheuert ist, aber mal gucken. Ja, davon würde ich ausgehen. Und zweitens. Ich habe gerade einen Screenshot, der ist schon ganz schön übel. Ui, okay. Und zweite Frage, habt ihr da so richtig Bock drauf? Weil ich muss sagen, ich bin da noch sehr skeptisch irgendwie dem Ganzen gegenüber. Ich habe immer Bock auf Spiele mit Bart. Okay. Also es macht einfach Spaß. Andreas, wie ist es bei dir? Ja, manche Spiele sind vielleicht nicht ganz so geil. Ne? Es kann nicht alles Gabriel Knight 2 sein. Aber einfach die Kombi macht Bock und dann immer mit so, ja, im Endeffekt ist es ja so ein bisschen wie Schläferz für Spiele. Ja, ich bin da. Ich muss sagen, ich habe damals Gabriel Knight zu spät mitbekommen. Ich habe das immer Spiele mit Bart und habe das gar nicht so gecheckt und so und habe dann eigentlich, das ist echt leider, ich habe es nachgeholt, aber es ist damals, als es immer rauskam, habe ich es komplett verpasst. Also ich habe das gar nicht gecheckt, was da der, auch dieser Titel Spiele mit Bart, habe ich habe es nicht gerallt, ne? Habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich habe dieses Enterprise, das habe ich ein bisschen mehr mitbekommen. Aber und jetzt, diesmal habe ich vor, dann wirklich auch gleich von Anfang an dabei zu sein. Ja, das werde ich auch, also was ich eigentlich sagen wollte, weswegen ich skeptisch bin, ist so die Erwartungshaltung. Ich habe so die Befürchtung, es also so wie Gabriel Knight 2 wird es sowieso nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, ja, klar. Aber so dieses, ja, ich habe das auch schon im Forum geschrieben, da wurde mir übrigens direkt unterstellt, ja, ich rede das schon im Vorfeld schlecht, so war das auch gar nicht gemeint, aber ich habe so die Befürchtung, dass dann wieder, keine Ahnung, wenn das gesponsert wird von irgendjemandem, wird darüber gemeckert. Oder wenn da, ja, sie vielleicht nicht so in der Stimmung sind, wie sie es bei Gabriel Knight waren, was, glaube ich, auch ganz normal war, weil das bei Gabriel Knight, das hat sich ja auch so nach und nach hochgeschaukelt. Das hat ja dann insgesamt, ich weiß gar nicht mehr, über 20 Folgen. Ja, das war ziemlich lang. Und dass da von Anfang an nicht so gleich so eine krasse Stimmung aufkommt, wie jetzt bei diesem Let's Play, ist auch klar. Aber ich habe so die Befürchtung, dass dann doch im Endeffekt viele Leute so enttäuscht sein werden und dann eben die ganzen entsprechenden Kommentare kommen und so. Also ist ja eigentlich eine völlig blödsinnige Befürchtung, weil das muss mich ja gar nicht interessieren, aber so irgendwie, das drückt so ein bisschen meine Vorfreude, muss ich ganz offen sagen. Weiß nicht, ist mehr so, so eine Meta-Befürchtung irgendwie. Keine Ahnung. Ja, boah, also du hast... Sein, ne? Ich weiß, was du meinst und das wird vermutlich auch so kommen. Also das ist halt auch immer die Gefahr, das hat auch, aber dem sind sich aber auch Gregor und Simon total klar bewusst, dass das halt nicht mehr so, das ist genauso wie Rage of Empires, kannst du halt auch nicht mehr so wieder zum Leben erwecken mit einem neuen Cast und selbst wenn sich die Donny und Marco wieder zurückkommen würden, wird nie wieder dieses Feeling auskommen, was wir damals alle so erlebt haben, als es kam, ne? Aber wenn ich jetzt hier so die Screenshots, ich habe gerade mal Harvest da eingegeben, also es hat auf jeden Fall Potenzial, es sieht schon sehr trashig aus, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Synchro hat, gibt Potenzial, aber auch, ja, auch Simon und Gregor sind ja jetzt anders als noch vor 4 Jahren oder 5 Jahren, als es rauskam, also es wird auf jeden Fall anders sein, das ist halt so ein bisschen auch, was die Community draus macht, wie es halt wirkt. Ja, das stimmt, das natürlich, so ein bisschen, ja. Die wie man das halt auch so erlebt, also es gibt, was für mich immer so ein Qualitätsmerkmal ist, wenn ich konsumiere eigentlich fast 95% aller Rocket Beans Inhalte auf dem Second Screen, mach nebenbei immer irgendwas anderes, mach was für die Arbeit oder zock nebenbei was. Und wenn dann allerdings, wenn ich dann stoppe und mehr auf den Second Screen schaue und die andere Tätigkeit, dann ist es für mich ein Zeichen, okay, das ist jetzt richtig gut. So, ne? Wenn ich dann merke, okay, und dann mache ich eine halbe Stunde, habe ich quasi nichts anderes gemacht, außer wirklich auf dem anderen Bildschirm zu gucken und dem zu folgen. Das ist für mich immer so ein Zeichen, okay, das ist gut. Und dann gucke ich mir auch meistens die komplette Playlist dann an oder die ganze Reihe. Das ist für mich dann immer ein Zeichen, oh, das war richtig, eine richtig gute Sache. So, ja. Naja, also insgesamt, ja, Flo, sag du erstmal. Ja, und Spiele mit Bart ist für mich halt auch immer so ein, das ist so ein kleines bisschen eigentlich so ein Event, wo ich mir immer denke, dass, also Spiele mit Bart macht in meinen Augen auch mehr Spaß, wenn man es mit mehr Leuten guckt. Ja, das kann so gut sein, das ja. Klappt nicht immer, aber es ist einfach irgendwie, das kann man einfach als so ein gemeinsames Erlebnis genau machen, finde ich. Vielleicht noch ein lecker Getränk dabei oder so. Genau, zum Beispiel. Oder ich finde auch bei Spiel mit Bart ist für mich so auch so wie so ein Pen and Paper. Also jetzt mittlerweile gibt es ja viele andere YouTube-Kanäle, die Pen and Papers aus, aber das ist so für mich so auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Rocket Beans, was halt auch kein, also gut, es ist halt Let's Play in dem Sinne, aber irgendwie, dass sie sich halt diese Sachen dann rausholen. Ja, stimmt, so was passiert, bekommst du woanders nicht. So, ja. Ja, also nicht so reproduzierbar, wo ich dann sage, das gibt's halt nur auf Rocket Beans TV und das kann man dann halt auch nur dark schauen, ne? So ja. Wie damals auch die ersten Pen and Papers auch quasi, also die haben für mich überhaupt Pen and Paper erst greifbar gemacht. Ja, naja. Ja, bei Spielen mit Bart, das lebt ja auch davon, das finde ich übrigens auch sehr gut, dass es gab ja, war ja zwischendrin auch mal anders, aber diesmal schneidet ja Gregor auch selbst wieder die Matzen rein und diese Matzen, diese Mini-Matzen, die gehören ja auch zu Spielen mit Bart fest dazu. Und ja. Da bin ich mir sicher, dass Gregor dann auch wieder dann nur oder hauptsächlich gute und passende Sachen findet. Was ja, da gab es ja zwischendrin auch mal eins oder zwei Spiele mit Bart, also von den kleineren, sag ich mal, die es zwischendrin gab, wo dann irgendjemand drittes die Sachen reingeschnitten hat. Das ist klar, dass das dann nicht so 100% perfekt auf die beiden zugeschnitten ist. Genau. Aber noch, um jetzt noch das andere, ein anderes Thema aufzumachen, das zum Beispiel In die Tonne ist für mich auch ein Format, was total unterschätzt ist. Gerade dieses Spiel mit diesem mexikanischen, dieses Jump'n'Run, ne, was die nachher auch dann mit den anderen allen gespielt haben, wie so ein Unspieler. Ja. Minerino. Genau, auch genial gewesen. Ja. Das ist halt auch wieder so ein, das war für mich auch so ein Spiele mit Bart-Moment, als dieses dann rauskam und diese Folge, also liebe ich auch total. Und das ist halt auch so ein für mich so ein Rocket Beans Original einfach. Das kriege ich auf keinem anderen YouTube-Kanal. Nils und Simon, die dann da halt in die Tonne spielen, ja. Ja. Naja, wie gesagt, ich eigentlich freue ich mich auch drauf und ich wollte es auch gar nicht schlecht reden, aber so dieses, irgendwie so diese kleine Besorgnis im Unterbewusstsein habe ich. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, das dann mir am Sonntag anzuschauen. Ja. Ja. Na gut. Genau, in der nächsten Woche haben wir dann am 7. auch noch, das müsste Donnerstag sein, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir dann auch noch ein neues Jugendzimmer. Mhm. Da weiß ich jetzt leider gar nicht so viel drüber, außer dass es ein neues Jugendzimmer gibt. Da wusste auch noch keiner was drüber. Das hatte ich vorhin bei uns auch schon im Vorgespräch gesagt. Das war jetzt bei dem letzten Ankündigungsvideo für den Monat September bei den Boden ein bisschen unglücklich gelaufen, weil sie hatten für die Gaming-Inhalte Micha Reinke zu Gast. Der war allerdings vorher, also als quasi alles geplant wurde, was jetzt diesen Monat kommt, in Elternzeit. Das heißt, er weiß oder wusste zu dem Zeitpunkt auch keinerlei Inhalte von den Gaming-Sachen. Er musste dann auch anhand der Namen der Items mehr oder weniger raten oder erahnen, was da kommen könnte. Also, ja gut, gesagt, das ist natürlich dann ungünstig. Ja, genau. Ja. Und Jugendzimmer ist ja sowieso immer eine ziemliche Wundertüte. Das kann ja alles Mögliche sein. Entweder so ein komplett chaotisches Ding, wo dann einfach drauf losgezockt wird oder halt doch irgendwie mit so einem gewissen Motto. Wird man sehen. Aber, ja, das stimmt. Ja, kommt auch immer auf die Gäste an, wie gut es ist und so weiter. Aber freue ich mich drauf. Jugendzimmer schaue ich immer gerne. Ja, hat Potenzial auf jeden Fall wieder Spaß zu machen. Gut, dann haben wir am 14. die Mario Maker Challenge. Ist auch sowas, wo ich sagen würde, das kann ganz geil werden. Also das ist ja dann wahrscheinlich wieder mit Matthias, nehme ich an. Vermutlich, ja. Also weil er ist ja eigentlich immer so der Experte in Richtung Mario, aber gut, mal gucken. Also ja, aber das wäre auf jeden Fall, ja, hat für mich auch Potenzial. Am 15. ist dann Werwolf, die nächste Ausgabe. Diesmal wieder mit Uke. Ach so, ja. War es letztes Mal nicht Uke? Letztes Mal ist Gunnar eingesprungen, weil Uke nicht konnte. Ach so, den Tag. Stimmt ja. Ja, genau. Also ich bin ja bei Werwolf bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Wenn es dann läuft, dann gucke ich es auch mal mit, so, aber irgendwie bin ich dem eigentlich schon lange überdrüssig. Ja, du wirst im Haushalt gezwungen. Ich werde immer, genau, ich werde im Haushalt gezwungen. Nee, so ist es nicht. Aber ja, es genau, aber ich weiß ja, Werwolf ist immer eine Sache, da haben, glaube ich, viele Leute Bock drauf. Ja. Genau, dann haben wir am 21.09. noch ein Mortal Kombat One Turnier. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht viel zu sagen. Ich bin nicht so der Mortal Kombat Spieler. Ist wohl ein neues Mortal Kombat, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, das weiß ich. Ja, das, ja. Das aber mehr das ist ein Remake, oder nicht? Oder ein Remake? Nee, nicht ganz. Also, es ist, also das weiß ich jetzt witzigerweise wieder. Es ist halt so, dass irgendwie, ich glaube, das hat mit der Story von Mortal Kombat 11, was der Vorgänger ist, zu tun, dass da halt wirklich irgendwie so eine Art neues Universum aufgemacht wird und dann quasi, dann fängt es jetzt wieder an mit Mortal Kombat 1. Aber es ist in gewisser Weise, soweit ich das verstanden habe, trotzdem eine Fortsetzung der Geschichte und gleichzeitig aber trotzdem wieder ein Reboot. Okay. Also, ja, gut. Okay, ich hatte ja nur gesehen, dass sie es jetzt als so als Feature, es gibt ja immer, wie nennt sich das, diese quasi, wenn du den Einzel, diese Story spielst in, oder diese Kampagne, genau das Wort hatte ich gerade gesucht, da hast du ja immer diesen Turnierbaum. Ja. Und das war quasi so ein Feature, dass es das jetzt wieder gibt und das war quasi schon von Teil 1 bis 3 auf jeden Fall mal vorhanden. Deswegen ja. Deswegen, dass das jetzt quasi einfach nochmal das erste nur in aktueller Grafik mit aktuellen Kombos und so ist. Das glaube ich fast nicht. Aber okay, ja, werden wir sehen. Aber so ein Reboot ist ja, also gut, ein Remake, hast du recht, ein Remake wäre ja quasi das Spiel einfach mit neuer Grafik und ein Reboot genau. ist quasi vielleicht ja einfach ein nochmal bei 1 anfangen und dann aber die alten Charaktere, die wurden ja viele auch rausgeschrieben von den ersten Teilen. Also ich habe jetzt auch nicht die mega Ahnung. Ich weiß nur, dass das halt ja, ich habe auch gesehen, The Boys oder so werden auch als Charaktere verfügbar sein, ne? Ach so, nee, das wusste ich nicht, ja. Aber grundsätzlich kann ich halt sagen, also aus Fremderfahrung, weil ich habe einen guten Kumpel, der super gerne Mortal Kombat spielt, also sehr großer Fan ist der Reihe. Und was war eine Sache, wenn ich eine Sache mitnehme, von dem, was er mir immer erzählt, dann dass sozusagen Mortal Kombat wahrscheinlich das Fighting Game ist, bei dem man am ehesten Bock auf die Story haben kann. Also wo quasi die Story nicht nur kompletter Quatsch ist, sondern einfach tatsächlich auch mal irgendwie was erzählt. Okay. Und das hat jetzt schon über einige Teile. Zwischensequenzen? Weil normalerweise die Spiele haben doch keine Zwischensequenzen, oder? Boah, also, da bin ich jetzt überfragt, aber ich denke schon, dass es Zwischensequenzen gibt. Also vielleicht gut, das ist vielleicht bei den ganz neuen. Also ich wusste, dass damals für ein N64 gab es auch eine Mortal Kombat Version. Da hattest du ja quasi so eine Open World gehabt und konntest dann halt auch wirklich quasi so ein bisschen wie im GTA umherlaufen, konntest auch so ein bisschen kämpfen und hast dann aber quasi immer, bist eigentlich quasi von Arena zu Arena gelaufen und hast dann da wieder ja deine Fights gehabt. Das war auch cool. Ja. Na gut, ja, na gut, aber das weiß ich jetzt, das weiß ich jetzt einfach so genau nicht. Ja gut. So, dann aber wir haben ja noch mehr. Am 22. Haben wir wieder eine neue Runde Risiko, und zwar Herr der Ringe Risiko in dem Fall. Wissen wir da schon, wer dabei ist? Ja. Die üblichen Verdächtigen, wenn irgendwas mit Herr der Ringe kommt. Ja, okay. Das also ist, Mara, ja. Florentin, Anton und Schröck. Okay, ja. Gute Kombi. Und es wird auch wieder mit diesem Spezialtisch da irgendwie gespielt. Ah, das ist gut, ja. Ja. Ja. Das fand ich immer sehr cool. Also die letzten Risikorunden, die waren ja alle sehr gut. Ging ja alles so ein bisschen, auch so eine Rollenspielrichtung mehr oder weniger. Also so ein ganz kleines bisschen, ja, zumindest. Genau. Ja, und ja, da sowas ja. Ist ja, bietet sich ja auch immer ein bisschen an. Also ich bin jetzt wirklich, also ein Risiko komme ich leider nicht ran, aber so grundsätzlich, ich sag mal, das ist für mich ein bisschen vergleichbar mit dem Thema hier Civ oder so, wo sie dann ja auch immer so ihre Diplomatieraum, ja, oder sowas stimmt. haben. Hm. Genau. Ja. Aber ja, also klingt ja auf jeden Fall auch schon wieder ganz geil für den einen oder anderen. Flo, du weißt es nicht, aber Stefan, weißt du, sind diese Risiko-Varianten, haben die ja noch andere Regeln, weißt du das? Weiß ich auch nicht. Ich kann's also kenne auch nur das Risiko-Standardspiel, ja, aber ich hätte jetzt auch vielleicht gedacht, dass man da irgendwie noch andere Sonderregeln hat bei den anderen. Also, wie gesagt, ich weiß, ich würde vermuten, dass bloß die Karte eine andere ist, aber ich, wie gesagt, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Gut. Na gut, dann schauen wir mal. So, genau. Ja, also ich sehe dann noch, am 28.09. Kommt Starfield Crips. Da muss ich jetzt aber zugeben, ich habe, also das, ne, du hast das hier vorhin reingeschrieben, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich nehme an, es hat was mit Starfield zu tun. Ja, wusste im Vorschauvideo Mischa auch nicht so genau. Er hat vermutet, also es gab du bist ja nicht alleine damit. Genau, es gab ja dieses MTV Crips, wo Häuser oder Wohnungen oder Zimmer oder was weiß ich was gezeigt werden, und er hat vermutet, dass dann eben Leute ihre Bauten oder ihre Raumschiffe oder was auch immer aus Starfield eben vorführen. Das ist aber krass, also da muss ich sagen, das ist aber auch ein bisschen ambitioniert dann zu sein. Also ich meine, klar, das ist auf jeden Fall schaffbar, aber ich meine, wie lange ist das jetzt? Das sind jetzt 3-4 Wochen. 4 müssten es sein, oder? Ja. Und das heißt ja quasi, es müssen auf jeden Fall Leute bis dahin und auch ausreichend Leute bis dahin auch ein bisschen was gebaut haben. Ja, keine Ahnung, wird man dann sehen, wie es ist, aufziehen. Ja. Ja, bin ich gespannt auf jeden Fall. Also das ist wiederum, ist vielleicht bloß eine Kleinigkeit, aber ist ein bisschen interessant, finde ich, für mich. Mhm. Ja. Aber gut, kommen wir mal zu den richtig großen Themen. Und zwar am 29., direkt einen Tag später, geht's los mit Nerds on Herz. Das haben wir ja ewig nicht mehr gehabt. Ja, war ja auch. Erscheint dann jetzt ja in der neuen Küche. Ja, genau. Es war ja, glaube ich, auch eine der wenigen Sendungen, wo RBTV mal gesagt hat, dass er abgesetzt ist. Das stimmt, ja. Ja. Und jetzt kommt er doch wieder. Also es kann einfach... zu denen, die pausiert sind. Genau, es kann einfach alles wiederkommen. Ja, auch ein Moin Moin. Ja, stimmt. Ja, also auf Nerds on Herz freue ich mich total. Das habe ich wirklich immer äußerst gerne gesehen. Und wenn sie jetzt auch eine neue Küche haben, weiß ich nicht, Flo, da kannst du ja vielleicht schon was sagen, wie die aussieht. Nee, so. Nee, überhaupt nicht. Also als wir da waren, war es ja noch die alte Küche. Also da wurde uns quasi gesagt, die Küche... Jetzt, sobald quasi sobald die Leute zur Gamescom raus sind, wird hier quasi die Küche umgebaut. Also das war wirklich diese Woche, die sie dafür genutzt haben. Ja, genau, das hat auch Lisa in dem Vorschauvideo so gesagt, dass sie jetzt eben die Zeit genutzt haben, also die Gamescom-Zeit genutzt haben, dass dann die Leute, die noch in Hamburg waren, quasi die Küche umgebaut haben. Aber das sein können, dass die vorher irgendwie schon angefangen hatten oder so, aber gut. Ja, okay, aber wenn sie noch am gleichen Platz ist, wird's dann nicht größer, aber eben. Doch, ich könnte mir das schon vorstellen, weil. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob du es noch richtig in Erinnerung hast, aber die alte Küche, die hatte ja auch diese, ich sag jetzt mal Tische, diese Tresen. Mhm. Und ich glaube, also so wie ich es verstanden habe, es kann sein, dass es Quatsch war, aber so wie ich es verstanden habe, würden sie die wahrscheinlich nicht mehr machen, weil das eigentlich niemand nutzt. Und das ist halt verschwendeter Platz. Ja, die sind ja quasi so in dem Durchgang zwischen Regie und irgendeinem Studio. Genau, da ist das Studio, wo zum Beispiel eben der Filmmesser Gable lief oder wo eben auch hier Game Talk und sowas ist. Ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen was rausholen, platzmäßig. Okay. Ich bin gespannt, was sie gemacht haben. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil das gab es ja jetzt wirklich ewig nicht. Ja, nee, da habe ich auch total Bock drauf. Bin auch mal gespannt, was da wieder für Kreationen rauskommen oder wer dann da überhaupt zu Gast mit dabei ist und so. Ja. Da finde ich ja auch, da hatten sie ja auch gesagt, dass sie dann weniger Leute gefunden haben, die mitmachen wollten und so, aber irgendwie... das kam mir schon immer so ein bisschen wie eine Ausrede vor, weil ich glaube, auf sowas haben die Leute da vor, also die Bohnen selbst auch schon Bock, da mal so ein spaßiges Ding mitzumachen. Weil das war ja jetzt wirklich, keine der Sendungen, wo sich da jemand so komplett reingesteigert hat. Da gab es ja andere Sendungen, Beef oder so, also Royal Beef zum Beispiel, wo dann wirklich ernsthaft gestritten wurde. Das ist war ja dann immer so eine lockere Atmosphäre, auch wenn es gegeneinander, also in Anführungszeichen, gegeneinander gekocht wurde. Ja. So. Sind wir mal gespannt. Und ich hoffe, dass es dann auch wieder regelmäßiger kommt. Das wäre schön, das wäre zu wünschen. Mhm. So, was auf jeden Fall wahrscheinlich nicht regelmäßiger kommen wird, ist Morden Manor. Da wird es nämlich, das ist glaube ich schon eher hinlänglich bekannt, dass es ein neues Morbid Manor geben wird. Jetzt wissen wir auch genau wann, nämlich am 6. und am 7.10., also quasi direkt 2 aufeinanderfolgende Tage, da wird das wahrscheinlich dann mit einmal abgehandelt, das neue Kapitel Morbid Manor, was ja auch Sinn ergibt, weil es ja nicht so einfach ist, Hauke für längere Zeit zu greifen zu bekommen sozusagen. Ja, er war jetzt während der Gamescom in Deutschland, aber ist jetzt, soweit ich weiß, wieder in Japan. Und kommt dann aber Ende September wieder. Ja. Die Zeit nutzen sie dann. Genau. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Also Morbid Manor darf gerne mal weitergehen. Auf jeden Fall. Da ist ja auch schon muss jetzt gerade mal nachschauen, wie es heißt. Der Untertitel bekannt. Oh Gott, kann jemand von euch Französisch sprechen? Nee. Ein bisschen. Dann schau mal bitte, wie man das ausspricht. Wenn du gerade Zugriff aufs Forum hast. Also irgendwas. Live-Recherche. S-O-I-R-E-E Bisa. Was? S-O-I was? S-O-I-R-E-E. Und dann Pizza. Wahrscheinlich Soiree. Okay. Pizza. Ja. Aber oder Bisa, ja, gerne. Hört sich richtig an. Ja, so. Genau. Nehmen wir. Und da wurde jetzt auch schon ein kleines Vorschauvideo veröffentlicht. Da ist irgendwie, wenn ich das richtig erkannt habe, der Eiffelturm im Bild. Also wird das Ganze wohl in Paris spielen. Da passt ja auch der französische Titel dann dazu. Ja. Also quasi in der Heimat von Eddies Charakter. Ja, das kann ja lustig werden. Dann. Ja. Also auf Moid Männer habe ich ja schon immer gesagt, dass ich da wieder richtig Bock habe und finde es auch richtig cool, dass es damit weitergeht. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum nichts mehr von Ultracore kommt, gerade jetzt, wo das Spiel raus ist, aber ist ein anderes Thema. Ja, es ergibt eigentlich keinen Sinn gerade, das stimmt. Aber, und dann finde ich es auch gut, mit dem direkt zwei Abende hintereinander zu machen, weil bisher hat ja, wenn Hauk gesagt hat, okay, es wird ein One-Shot, das hat, glaube ich, noch nie hingehauen, dass sie wirklich an einem Abend durchgekommen sind. Ja. Dann jetzt von vornherein dann zwei Abende eingeplant. Da besteht dann die Hoffnung, dass es eben zu Ende bekommen und dann nicht irgendwie eine ewig lange Wartezeit kommt. Und das stimmt. Ja. Budi ist auch wieder dabei. Freut mich auch sehr. Weil er war jetzt auch nicht auf der Gamescom. Fällt mir gerade ein, haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Ja, stimmt, ja. Ja. Kein Budi. Ja. Kein Budi. Aber bei Mord Männer ist er dabei, das heißt da in absoluter Bestbesetzung. Das wird mega. Ja. Ja. Also Mord Männer ohne Budi, das wäre auch nicht richtig. Ja, das stimmt schon. Da ist sein Charakter so wichtig. Ja. Ja, alle. So, ne? Ja, klar. Gut. Ich habe zu Mord Männer ganz kurz noch, da haben wir vor ein paar Wochen auch drüber gesprochen, von dem Molten Männer, als Eddie krank war und dann später eingestiegen ist oder so, da hat gerade in der Zwischenzeit Nils ein Rewatch gemacht auf seinem Twitch-Stream von der Folge. Ja. War auch sehr cool. Das war The Funeral, glaube ich. Ja, das kann gut sein, ja, der zweite Teil dann von The Funeral. Ja. Wo er dann auch gesagt hat, also dass auch die ganzen Spieler überhaupt nicht wussten, dass Eddie dann wiederkommt oder wie das Ganze dann angegangen wird. Also das hat Hauke schön geheim gehalten vor ihm. Ja. Ja. Na gut, auf jeden Fall Mold Männer Comeback nach sehr langer Zeit. So. Na gut, und wir hatten ja jetzt immer schön nach jedem Block sozusagen immer noch eine kleine Besonderheit. Und das haben wir natürlich auch diesmal uns jetzt fürs große Finale sozusagen überlegt. Da haben wir wieder Andreas verdonnert, haben ihn in einen dunklen Raum gesperrt und gesagt, überleg dir bitte ein Rätsel. Ja. Und so als kleines Spezial zu unserer 150. Ja, damit wir doch ein bisschen was anderes mal machen. Genau. Kleine Hommage an meinen Lieblingspodcast, wo auch immer ein Rätsel kommt. Fest und flauschig. Genau. Leider Spaß. Jegliche Ähnlichkeit zu anderen Formaten ist komplett zufällig und frei erfunden. Also fange ich einfach mal an. Ja. Okay. Was ist ein Fischfernseher? Ach du Scheiße. Flo, du darfst anfangen. Ach du Scheiße. Ein Fischfernseher. Ja. So, wie läuft das jetzt hier? Ich vermute einfach irgendwas und du sagst dann, es stimmt nicht. Du kannst Fragen stellen und ich antworte nur mit Ja und Nein. Wenn du Nein bekommst, ist Stefan dran. Okay. Hat das tatsächlich etwas mit einem TV-Gerät zu tun? Nein. Jetzt ist Stefan dran. Ist es ein technisches Gerät? Nein. Hat es denn was mit Fischen zu tun? Ja. Okay. Ein Fischfernseher. Gott. Also, ich muss ja mal überlegen, wie ich jetzt da irgendwie rankomme. Ist das irgendwie, hat das was mit Angeln zu tun? Nein. Okay. Also, hat das irgendwie mit Angeln zu tun? Also, ich sag nein, es hat nichts mit Angeln zu tun, aber kommt drauf an, was man alles zum Angeln zählt in dem Sinne. Also, okay. Aber es ist nicht zum, also, wenn ein Angler würde keinen Fischfernseher mitnehmen. Okay. Also ist es etwas, was Menschen für irgendeine Sache einsetzen? Also ja. Okay. Also es ist praktisch ein Gerät, aber jetzt kein technisches Gerät, aber es ist irgendwas, was man für irgendwas nutzen kann, direkt. Ja. Mhm. Und hat es irgendwas mit der Ferne zu tun, also dass man irgendwas, das wollte ich auch fragen, ja, was weit weg ist, dadurch irgendwie erfahren kann oder so? Nein. Okay, das ist ja komisch. Warum heißt das dann so? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also ist echt, ich sag, ich habe so gedacht, so für eine Viertelstunde lasse ich euch raten. Es ist echt schwer. Aber ja, macht mal einfach weiter. Ihr seid aber eigentlich auf einem guten Weg. Also ich sag's mal gleich dazu, weil bitte habt Nachsicht mit mir gerade, weil ich muss sagen, es wird langsam wirklich spät hier bei uns. Macht einfach mal weiter, in 10 Minuten gebe ich einen Tipp. Weil die Konzentration lässt wirklich nach bei mir. Oh Gott, Fischfernseher. Oh. Weil ich wollte jetzt eigentlich genau das fragen, was Stefan auch gerade gefragt hat, oder zumindest sowas Ähnliches. Oh Gott. Also ich muss es, glaube ich, nochmal fragen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt quasi in die gleiche Richtung geht. Auch wenn es kann jetzt sein, dass es im Prinzip praktisch dasselbe Nein nochmal ist, was wir jetzt kriegen, aber ich muss es trotzdem nochmal fragen. Hat das irgendwas mit, ich sag mal, sowas wie Fernglas zu tun? Also ist das irgendwie, kann ich damit Dinge vergrößern zum Beispiel? Nein. Okay. Ist es, also wenn das, es ist ja irgendein Gerät, hatten wir gesagt. Und also es ist was man in die Hand nehmen kann, fangen wir mal so ja, an. Ja, ja, ja. Also ja. Das meine ich jetzt mit Gerät so im weitesten Sinne. Und ist es was Menschen, die das nutzen, zu Hause lagern können? Also du kannst grundsätzlich alles zu Hause lagern. Ja, okay, aber was jetzt so üblicherweise, was du zu Hause lagern würdest auch? Also eher nicht zu Hause, also nein. Okay. Also wenn du es benutzen würdest, dann würdest du es nicht im Haus benutzen. Das war fast schon ein Tipp. Ich fühle mich so weit weg von irgendeiner Antwort oder irgendeiner Idee, in welche Richtung wir gehen müssen. Gott. Benutzt man das im Wasser? Ja. Okay. Benutzt es im Wasser. Das hilft mir irgendwie gerade nicht wirklich, nicht so, wie ich gehofft hätte, sagen wir es mal so. Unsere Zuhörer wissen es jetzt schon und lachen. Quatsch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Die Ersten werden sagen, oh Gott, wie kann man das nicht wissen? Ist doch völlig Allgemeinwissen. Nee. Jeder hat doch einen Fischfernseher zu Hause. ist das ein Gerät? Oder nee, Gerät ist falsches Wort. Ist das etwas... Fuck, wie soll ich denn das jetzt fragen? Würdest du das als handlich bezeichnen? Sagen wir es mal so. Ja. Okay. Okay, okay. Das ist handlich, ja. Aber ich hänge immer noch an dem Fernseher, weil ich mir sehe, warum heißt das Ding Fernseher, wenn es weder ein TV ist, noch was mit Fernsehen zu tun hat? Es muss doch irgendeinen Grund haben. Ist es vielleicht, oder hat das was mit Spiegeln zu tun? Nein. Okay. Wie kommst du denn auf Spiegel? Na, weil ich so dachte, wenn man irgendwie, vielleicht kann man damit so irgendwie um die Ecke gucken, ach so, wenigstens, oder sowas. Ah, aber um die Ecke gucken ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn du gerade sagst, also, Andreas, dass man es im Wasser nutzt. Man nutzt es also auf einem Boot oder Schiff. Nein. Nein? Ach, okay. Nein. Dann doch nicht. Tja. Also es ist kein Tipp. Ich sag's nur mal so für euch beide. Also einfach, ich kannte das vorher auch gar nicht. Ich habe auch extra nochmal gegoogelt, dass es auch wirklich so die Bezeichnung ist. Ja. Weil ich dachte so, also ich hab's vorher noch nie gehört. Und fand's so lustig, also als ich es gesehen habe, dass ich dachte, okay, das nehme ich als Rätsel auf. So, also, okay, also bringt euch jetzt eigentlich, ich hoffe nicht komplett durcheinander, aber. Also wir wissen ja jetzt schon mal, okay, wir wissen, es hat was mit Fischen zu tun, wir wissen, man benutzt es im Wasser, wir wissen, es hat nichts mit irgendeinem Bildschirm, also mit irgendeinem TV zu tun, so gesehen. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass man in die Ferne sieht, aber. Kann man richtig, alles damit, richtig zusammengefügt. Ja, kann man damit etwas sehen? Ja. Okay. Also das ja schon mal zumindest, das, also dieser Teil des Namens macht zumindest schon mal Sinn. okay. Und ist es vielleicht so ein bisschen wie, also kann man sich das vielleicht so ähnlich vorstellen wie bei einer so einer, ich komme gerade nicht drauf, wie das anders heißt, aber hier sind so eine Art Snake Cam, dass du quasi so. Ja, ich bin immer noch ein bisschen bei dem um die Ecke gucken. Du meinst wie so ein Einsatzkommando, was man dann durch unter der Tür durch. Ja, genau, wie? Sowas in der Richtung, dass du so nee. Vielleicht an komische Winkel kommst damit oder so. Ja. Okay, das nicht. Also dieser Fischfernseher hat, wenn er eingesetzt wird, direkten Kontakt mit dem Wasser. Ja. Und der ist dabei. Jetzt muss ich überlegen, warum ich frage. Er ist dabei nicht komplett unter Wasser. Das, ja, er ist dabei nicht komplett unter Wasser. Okay, also ein Teil ist oben und ein Teil ist unter Wasser, praktisch. Vermute ich mal. Und das handlich ist, ist der Teil unter Wasser ja auch gar nicht, kann gar nicht so groß sein. Okay. Ist das ein Warngerät vor irgendwas? Also warnt das den Nein. Benutzer? Nein. Warnt nicht. Also es, okay, ich weiß gar nicht, das ist auch schon wieder sowas, wo ich glaube, wir haben eigentlich die Antwort schon, aber ich muss es auch nochmal fragen. Ist das etwas, was jetzt sozusagen der Mensch benutzt, um, also ich weiß gerade nicht, wie man das am besten in der Frage formuliert. Also, oh Gott, nee, fuck, ich weiß wirklich nicht, wie ich das gerade formulieren soll. Aber ich frage es mal ganz dumm, auch wenn die Frage wahrscheinlich sogar dann nicht mal dem entspricht, was ich eigentlich wissen will. ist das ein Hilfsmittel für den Menschen oder eher für den Fisch? Ja, ich kann jetzt darauf nicht mit Ja oder Nein antworten. Ja, stimmt. Ja, okay. Ist es ein... Ja, fuck. Warte mal. Wie kann ich... Ja, das ist dumm. Das ist eins von beiden Fragen. Ja, genau. Ist es ein Hilfsmittel für den Menschen, der das benutzt? Nein. Okay. Wobei Hilfsmittel auch Auslegungssache ist in dem Sinne so. Also, aber ich ja, würde sagen, stimmt, es ist nicht wirklich für den Menschen gedacht. Okay, also, ja, okay. Auch irgendwo schon. Also klar, er ja, schon klar, ja. Also das heißt, interagieren Fische mit diesem Fischfernseher? Ja. Das ist, warum frage ich das nicht so? Gut, das hätte auch, du hättest ja auch ein Ja bekommen können. Ja, das, ja, aber trotzdem, ja, aber die, ich habe das so umständlich formulieren so müssen. So. Das hat jetzt deine Vorlage. Du könntest ja jetzt auch einfach wie Jochen einfach anfangen, einfach wild einfach zu erklären, was es ist. Ja, und ich sage dann immer nein. Genau. Also Fische interagieren mit dem Ding und es hängt dabei irgendwie halb unter Wasser und ist halb über Wasser. Ja. Und an diesem Fischfernseher, wenn der Fisch, warte mal, der Fisch, hält, also, gut, weiß gar nicht, ja, gaukelt man dem Fisch damit irgendwas anderes vor? Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ich sage jetzt einfach mal ja. Also, dass der Fisch das vielleicht für einen anderen Fisch hält oder für irgendeinen. Nee. Das nicht, okay. Das nicht. Ist das eine Unterhaltungs-, also man gaukelt ihn da, aber man, also du hast ein Ja bekommen für, man gaukelt dem Fisch schon irgendwie was vor, aber das ist halt auch, ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass ich dich da jetzt. Nee, okay, aber ich verstehe schon, aber er hält es nicht für einen anderen Fisch. Das dann. Ja. Gut, okay. Ist das ein Unterhaltungsprogramm für Fische? Nee, also in, vielleicht, also ich gebe jetzt mal einen Tipp, jetzt sind es fast 10, über 10 Minuten. Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen drauf überlegen, wo wird das eingesetzt? Also, weil du hattest ja vorhin schon einmal gefragt gehabt, ob man das zu Hause hat und so. Und da habe ich ja auch ein bisschen hin und her. Also, so, das ist mein Tipp. Bin ich dran? Ja. Eigentlich schon. Okay. Du sagst, wo? Also wird das. Wird es im. Nee, da bekomme ich nein. Es wird nicht im offenen Meer benutzt. Nein. Okay. Es wird. Warte mal, weiß mal. Also es wird nicht im offenen. Nein, es wird nicht im offenen Meer benutzt. Dann hab ich ein Ja. Nee, dann ist es eigentlich ein Ja, aber. Ja, es wird nicht im offenen Meer benutzt. Okay. Ja. Ja, genau. Okay. Okay. Aber verneinte Fragen sind immer doof. Ja, ich überlege gerade. Also wird es in so einem wie nennt man es denn, wo Fische gezüchtet werden, so eine Fischzuchtanlage, wird es da genutzt? Nein. Wie nennt man es denn? Ihr wisst doch, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Also so ein so ein Teich, so oder Meereskulturen oder sowas. Ja, genau. Also wo auch so Fische zum Essen gezüchtet werden halt oder sowas. Also ich habe jetzt gedacht, du meinst jetzt in so einem Becken, was quasi wie in so einer Zoohandlung. Ja, sowas habe ich auch gemeint. Also das nicht. Nee, da nicht. Okay. Wird das in Aquarien verwendet? Nein, auch nicht. Könnte man aber, also ist. Ich habe eine Idee noch. Wenn's könnte man aber. Also ich gebe dir ein Ja, aber. Ja, okay. Oder lass mich die Frage anders stellen, wenn du mir so ein halbes Jahr gibst. Wird das zum Beispiel in einem Zoo verwendet? Ja, könnte ich mir vorstellen, ja. Könnte es vielleicht sein, dass das wie so eine Art. Jawohl, das passt dann. Aber ich muss trotzdem fragen. Kann es sein, dass das vielleicht einfach wie so eine Art, ich sag jetzt mal, so eine Rückwand ist, die dem Fisch vorgaukelt, dass da noch mehr kommt? Nee. Okay. Ich glaube, wir kommen langsam. Ist dieser Fischfernseher dauerhaft im Wasser? Ja. Okay. Das heißt, wenn das praktisch gebaut ist oder hergestellt ist oder was auch immer, dann tut man das irgendwo ins Wasser und da bleibt es dann. Ja, genau. Und die Fische interagieren mit dem Ding? Und also interagieren ist halt schwierig. Die haben keine Hände und setzen sich da jetzt auf eine Couch oder sowas oder wieso. Ich will da gerade auch ein bisschen mehr in die Richtung noch gehen. Kann der Fisch sich selbst in diesem Fischfernseher sehen? Nee. Ach Mist. Aber Spiegel hat man ja auch schon. Ja, Spiegel, genau. Ich habe ja gefragt. Ja, da hast du ja auch schon Nein bekommen. Ja. Ja. Blöde Frage. Fuck, ey. Es ist halt, ich muss nochmal einen Tipp so, es ist halt leider, ich habe die Frage, ist ja halt der Gag, dass dieses Gerät wahrscheinlich auch, ihr das wirklich nicht drauf kommt, weil ihr nicht das Gerät kennt oder dieses Objekt. Aber ihr seid schon sehr nah dran, was ihr vom Fragen her, ihr habt noch nicht rausgefunden, wo man es einsetzt. Okay. Mhm. Also ihr wart da noch nicht dran, aber dann könnt ihr vielleicht das noch, also ich finde, die Bezeichnung ist auch ein bisschen schwierig, obwohl ihr, ja, wenn ihr es nachher seht und wisst, dann sagt ihr auch, okay, hätte man vielleicht doch drauf kommen können, deswegen will ich euch das jetzt auch nicht lösen, sondern ihr seid eigentlich schon gut dabei. Also ich glaube, ihr kommt noch drauf. Ich würde noch mal weitere 4 Minuten und dann versuche, dann gebe ich noch ganz konkretere Tipps. Okay. Also dann, okay. Ja, weil mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, ich überlege gerade, was ich noch fragen kann, weil es halt muss sagen, dass mit dem Zoo, da habe ich eigentlich schon gedacht, okay, das könnte wirklich sowas sein, aber genau, das war es ja jetzt nicht. Und also noch, ihr habt eigentlich noch, es ist halt immer so, wenn man weiß, worum es geht, ist es halt immer so einfach zu sagen, aber ihr habt noch so ein paar Fragen, die fehlen irgendwie noch so. Da habt ihr immer bisher so rumgefragt und dachte ich so, oh, jetzt habt ihr es gleich und dann habt ihr euch wieder verabschiedet, aber es ist halt auch immer, weil ich halt die Lösung kenne. Ja. Naja. Okay, ich hab noch eine Frage. Kann ich an abgeben, dran, weil mir fällt gerade nichts an. Okay, dann. Ja, gut. Also wenn der Fisch jetzt, nennen wir es weiterhin interagieren, was auch immer da passiert. Wenn der Fisch mit dem Ding interagiert, ändert sich dann an diesem Fischfernseher irgendwas im Vergleich zu, wenn kein Fisch interagiert? Ja. Okay. Und aber sobald der Fisch mit der Interaktion aufhört, geht es auch wieder in seinen Ursprungszustand zurück. Ja. Okay. Das heißt, das ist ja dann kein. Also eigentlich macht das effektiv gesehen macht das Ding gar nichts. Richtig, ja. Ja. Oh Mann. Was könnte man denn? Bekommt ein Fisch über so einen Fischfernseher fressen? Nee. Ach. Nein. Das wollte ich auch fragen. Das wollte ich auch fragen. Das war gerade so das, was ich dachte, dass. Das ist gar nicht so einfach. Was frage ich denn jetzt? Also, das haben wir eigentlich auch schon gefragt. Das. Oh, fuck. Das. Fischfernseher. Wo könnte das noch sein? Wo könnte man das einsetzen? Boah, mir fällt echt gerade nichts ein, weil ich so überlege, also wir wissen, okay, mehr ist Quatsch. So, dann theoretisch Aquarium oder Zoo könnte, aber eigentlich nicht so richtig. Und ja, weiß ich nicht, ich glaube, Fischzucht hatten wir auch schon gefragt. Konkreter, wird das vielleicht an einem Teich? Geben wir mal so einen Tipp, wenn man vielleicht im Garten, da was könnte man da haben? Ja, ein Teich zum Beispiel. Ja. Ja, also quasi wird es in einem Teich verwendet, ja. Ja. Okay. Hilft mir das? Nein. Aber vielleicht zur Vorstellung, dass man jetzt so ein bisschen sich das so einen Teich vorstellt und was könnte da der Fischfernseher dann da. Ihr habt ja jetzt auch schon ganz schön viele Sachen gesagt. Also ich glaube, ihr seid sehr nah dran. Ja. Tapp vollkommen im Funkeln. Also er kriegt ja kein Fressen darüber, das haben wir jetzt ja auch schon. Scheiße. der Fisch interagiert damit, dann ändert sich das und dann genau. Und dann hört er wieder auf und dann ändert sich das wieder zurück zu seinem Buch. Ja, okay, das wissen wir jetzt alles, aber ist es vielleicht wie so eine Art, oder ich frag's mal so, ist das was sozusagen schwimmt? Also du meinst oben auf der Wasseroberfläche? Also ich meine jetzt sozusagen, weil du könntest ja zum Beispiel, du könntest ja was haben, was du wirklich, sag ich mal, in den Boden reinsteckst und was dann quasi einfach dann oben rausragt. Oder es könnte aber auch sein, dass es halt, ich sag mal, zum Teil, also dass es einfach schwimmt, aber ein Teil davon unter Wasser ist. Also so frei schwimmt, meinst du? Richtig, ja. Okay. Also ich nehme an, es ist fixiert, aber im Grunde glaube ich schon, dass es so schwimmt. Also es, wie du sagst, ein Teil ist unter Wasser, ein Teil ist über Wasser, schaut raus und ich nehme mal an, dass man es irgendwie fixiert, dass es halt nicht durch den Teich hin und her schwimmt, aber es kann halt auch wahrscheinlich irgendwie frei, es könnte auch wahrscheinlich irgendwie am Band befestigt sein, dass es dann so ein bisschen sich bewegt. Aber was macht das jetzt? Es ist in einem Teich, ist es wahrscheinlich, vielleicht ist es fixiert, es schwimmt aber. So. Weil ich habe gerade so ein bisschen im Kopf, sozusagen, dass es ja solche Sachen gibt. Ich weiß aber gerade nicht genau, wofür die da sind. Also ob die, also was die für eine Funktion haben. Ist da, also, oder, naja, okay, das ist, wird es nicht sein, aber ist das vielleicht einfach bloß eine Art Thermometer? Nee. Okay. Also wenn man das hauptsächlich an seinem Gartenteich einsetzt, hat das irgendeinen Einfluss auf die Umwelt so rund um den Teich? Nein. Also eigentlich wissen wir ja auch schon, dass es ja irgendwie mehr für die Fische ist. Das heißt, eigentlich sowas wie Thermometer macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich mir so frage. Genauso wie einfach überhaupt irgendein Messgerät eigentlich nicht so richtig Sinn macht. Aber was könnte jetzt der Zweck sein davon? Irgendwas muss es den Fischen ja bringen, sozusagen. Muss es das? Nee, muss es nicht, aber also, aber obwohl, naja gut, wenn du sagst, es ist irgendwie für die Fische, na dann eigentlich schon. Ja gut, aber es gibt ja auch noch jemanden, der es reinsetzt, der vielleicht das auch für sich macht. Ja, also, schon. Aber was? So ein Laufrad im Hamsterkäfig ist ja schon für den Hamster gedacht, aber man mag ja auch zugucken, wie er da drin rumläuft. So. Ja, okay. Das ergibt schon Sinn. Aber was bringt einem das Ding, wenn wir sagen, okay, es hat was mit Sehen zu tun, haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Ja, aber irgendwie komme ich dann trotzdem, also weiß nicht, kann man damit einfach vielleicht, ja, es ist irgendwie dumm, weil es eigentlich haben wir die Frage schon gestellt, kann man damit die Fische einfach besser sehen? Ja. Oh Gott. Okay. Also, gut, es ist quasi sehr großer Teil der Lösung, aber habt ihr eine Vorstellung, wie sich das, kannst du das vielleicht erklären? Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Nee, ehrlich gesagt, gerade nicht mehr. nee, kann ich gerade nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie. Stefan, weil weißt du das? Ich überlege gerade. Flo ist noch dran, Flo ist noch dran. Also, nee, alles gut. Nee. Es ist, sag ich mal, eigentlich die Hälfte der Lösung, aber der Gag ist eigentlich, wie es aussieht oder wie es funktioniert. Boah. Ich bin mir einfach nicht sicher, weil ich mir so denke, ich wüsste jetzt nicht, also, weil es müsste ja vielleicht irgendwie. Ist die Wasserhöhe in dem Ding anders als außerhalb? Ja, das ist okay. Eigentlich so. Das kann man schon so. Okay. Ach krass. Also der Fischfernseher ist eine transparente, mit Teichwasser gefüllte Kugel oberhalb der Wasseroberfläche. Durch die Öffnung können die Fische von unten in die Kugel schwimmen und so einen Blick über die Wasseroberfläche werfen. Die Fische können so wie in einem Fernseher beobachtet werden. Und ich habe euch mal in die unsere Gruppe, habe ich mal ein Foto, also von Bildersuche, könnt ihr, gibt unendlich viel und die heißen auch wirklich Fischfernseher. Also ich, oh Gott, und, so ein Ding habe ich vorhin noch nie gesehen. Schau nicht. Habe ich noch nie gesehen, aber es sah total cool aus und ich dachte halt, weil wir ja, wegen Fernseher, dachte ich, es passt eigentlich auch ganz gut so irgendwie zu Rocket Beans TV. Naja, es macht ja auch Sinn, also so, wenn man jetzt das weiß, dann macht das mit, also da würde ich sogar sagen, doch, das hat was mit Fernsehen zu tun. Naja. Also für den Fisch halt. Ja, okay. In die andere Richtung dann irgendwie, ja, aber also, aber es wurde ja deswegen genannt, dass es quasi wie ein Fernsehen ist, dass du da den Fisch dir anguckst. So, ne? Ja, wahrscheinlich hätte uns das in die falsche Richtung gebracht, wenn du gesagt hättest, ja, hat was mit Fernsehen zu tun. Ja. Dass Fische in so ein Ding überhaupt reinschwimmen. Ja, fand ich auch krass, aber wahrscheinlich ist da irgendwie Futter dann drin oder was. Oder also, ja. Weiß ich auch nicht, wie die, oder vielleicht finden die es einfach wirklich mega cool, dass das dann da so warm drin ist oder so. Das kann natürlich sein, dass ja. Also es war jetzt, ich habe das einmal bei Bildersuche, ich kannte das vorher auch noch nicht, ich habe es auch noch nirgendwo auf keinem Teich gesehen. Ich glaube ich nicht. Aber voll sehr schönes Teil. Ha. Ja, schön. Aber cooles Rätsel. Ja. So, kommen ja, ich wir glaube, jetzt zu den Patreon-Fragen. Ja, ja, genau. Nee, ich glaube allerdings, dass wir da jetzt auch damit quasi es dabei belassen müssen, weil ich weiß, du hast theoretisch noch potenziell weitere Sachen vorbereitet. Die können wir aber gerne ein andermal machen. Ja. Ja. Genau. Weil wir haben jetzt schon wirklich lange heute gemacht und genau, und langsam ist die Konzentration nach, wie ich schon gesagt habe, es wird spät. Wir müssen alle auch mal irgendwann ins Bett gehen. Ja. Was ich aber noch kurz vorm Ende erwähnen wollte, weil im Forum wurde sich ja auch unter anderem gewünscht, dass wir mal wieder Statistiken machen oder so. Ah ja, stimmt, ja. Also über uns selbst, da sind wir jetzt heute gar nicht dazu gekommen, weil ihr seht ja selbst an der Laufzeit, wie viele Themen wir heute hatten und so. Also spätestens bei unserer Jahresabschlussfolge kommen dann wieder Statistiken und Zahlen und Fakten über uns selbst. Vielleicht kommt auch zwischendrin noch mal was, aber spätestens bei der Jahresabschlussfolge auf jeden Fall dann wieder so ein bisschen mehr im eigenen Saft schwimmen. Ja. Na gut, dann erstmal danke an euch beide, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt dafür. Ja, gerne. Und gerne. Ja, hat wie immer großen Spaß gemacht, aber jetzt ist es dann auch mal an der Zeit. genau. Und deswegen vielen Dank an unsere Zuhörer und auf die nächsten 150 Folgen. Ja, genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.